Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch im Namen von Marc willkommen zu Teil 2 des japanischen Adventure Podcast. Der größte und beliebteste und auf jeden Fall meistgewünschte Podcast, den wir je gemacht haben. Hey you! Come on, come on! Ja, genau. Ohne weiter Rumschweife folgt jetzt der Rest des Casts mit allem über Visual Novels, Dating Sims und natürlich für unsere ganz besonderen Freunde, die Eroges. Viel Spaß. Shuta Kumi hat, nachdem er nicht mehr an der Reihe mitgearbeitet hat, sich einem neuen Projekt gewidmet. Das ist im letzten Jahr herausgekommen und meiner Meinung nach auch eines der besten Spiele, die in dem Jahr rausgekommen ist, Ghost Trick für den Nintendo DS. Auch ein sehr schwer zu beschreibendes Spiel, fand ich. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Das ist echt total gut, hat aber auch so seine Tücken. Also es geht darum, dass man als der Hauptcharakter wird man ermordet gleich am Anfang und besteht praktisch als Geist nur und kann in Gegenstände reinschlüpfen. Allerdings nur in Gegenstände, die in einer bestimmten Entfernung sind, muss ich dann von Gegenstand zu Gegenstand mogeln und muss andere Morde verhindern. Mhm. Das ist so praktisch der Auftrag als Geist. Man kann zum Beispiel eine Lampe bewegen und dadurch dann irgendwie ein Event triggern oder die Mörder sozusagen davon abhalten. Und man kann immer wieder 20 Minuten zurückspringen oder wie war das genau? Nee, nicht zu einer gewissen Zeit. Du kannst, glaube ich, sobald da irgendein Trigger gesetzt wurde, kannst du immer zu diesem Moment zurückkehren. Hm. Also es ist schwierig, das in eine Handvoll Worten zusammenzufassen. Ich hatte das Problem damals auch beim Game One-Beitrag. Da bin ich nochmal, nachdem ich das Spiel an einem Wochenende durchgezockt habe, bin ich da nochmal hier zu Trant gegangen und gesagt, hey, wir brauchen das eigentlich in der Sendung. Ich mache euch den Beitrag, ist egal, ich schlafe dafür nicht 2 Tage. Das Spiel fängt an, indem du stirbst. Du bist tot und bist als spektraler Geist, als spektrales Wesen nur noch anwesend und kannst wie bei dem Film Ghost Nachricht von Sam als Geist gewisse Sachen in der realen Welt manipulieren. No? Aber du kannst, wie du gesagt hast, zum Beispiel in eine Lampe reingehen und durch deine Willenskraft diese Lampe bewegen. Ja, oder du gehst in den Kran rein und kannst durch Willenskraft den Knopf nach unten drücken oder irgendwie sowas. Hast das Problem aber, als Geist kannst du nicht herumfliegen, sondern musst dich von einem Gegenstand zum anderen hangeln, musst du das machen und der Beweggrund dahinter ist, du machst es nicht aus Spaß an der Freude, weil dir wird gesagt, du hast eine Nacht Zeit, um deinen Mord aufzuklären, ansonsten entschwindet deine Seele ins Jenseits. Und das ist sozusagen dein Faktor. Um dich drumherum passiert dann die Ereignisse, die nach deinem Mord dort passieren. Du bist ein zwielichtiger Charakter mit einer großen blonden Mähne und einer Sonnenbrille und du wirst eben auf einem Schrottplatz erschossen am Anfang und versuchst dann von da aus den Ereignissen, die nach deinem Tod dann stattfinden, denen zu folgen als dein Geist. Und wenn wir von der Gewichtung gesprochen haben, von der Visual Novel oder einem Adventure, wo du Gameplay-Elemente und Textelemente hast, hier, während Phoenix Wright mehr auf Text dann geht und Gameplay hat, hier finde ich, ist die Gameplay-Komponente ein bisschen mehr im Vordergrund, aber es ist immer noch genug Story und genug Text und genug Visual Novel-Elemente vorhanden, dass ich es auf jeden Fall hier mit in die japanische Adventure-Reihe mit reintun würde. Es ist nicht ein reines Puzzlespiel für mich, auch wenn das ein sehr, sehr großer Aspekt natürlich des Gameplays ist. Grafik fand ich super, super gut. Super gut animiert, total witzig gemacht. Auch die Charaktere, also der eine Typ, der immer tanzt und so eine Sache. Ja, super gut. Du kannst als Geist durch Telefonleitungen durchgehen und da landest du eben in manchmal unterschiedlichen Wohnungen, unter anderem bei einem Wachraum in einem Knast und da sind 2 gelangweilte Wachleute, die dann, um sich zu belustigen, einfach mal Tänze aufführen. Und es ist super gut gemacht. Ich habe gedacht, dass es eigentlich Rotoscoping ist, wie das umgesetzt wurde. Also man kennt es nicht. Ja, Rotoscoping, die Variante, man erstellt eine Animation, indem man eine reale Aufnahme nimmt und rüberzeichnet die Animationsphase. Ballast Express und so in Sachen. Ballast Express oder bei Prince of Persia, also Jordan Mechner Spiele auf jeden Fall, sind da sehr, sehr viel damit. Habe ich irrtümlich mal angenommen, aber es ist tatsächlich komplett auf Polygonen basiert und animiert. Und da kommt es eben zusammen, dieses Schelmische, was Shuta Kumi in seine Spiele-Stories mit reinbringt und eben ein sehr, sehr einzigartiges Gameplay-Element, das auch wider Erwarten echt gut funktioniert. Mhm. Hat mich das Spiel nicht aus der Hand legen lassen. Ne? Es ist relativ umfangreich, will ich immer sagen. Das ne? ist auch, also kommt in der Zeit, glaube ich, so hin wie die Ace Attorney-Spiele. Ja, und die sind auch ordentlich. Also 15 ja. bis 20 Stunden musst du schon. Ist man dabei, ja. Ne? Und für ein Handheld-Spiel, für ein Handheld-Adventure, für 15 bis 20 Stunden. Also Fate of Atlantis, wenn ich weiß, was ich machen muss, kriege ich ja, in einer Stunde durch. Geht echt schnell. Ja. Ja, das, was schade ist, ich hatte das auch mehreren Freunden von mir empfohlen und die fanden das Spielprinzip total super. Waren aber schnell gelangweilt, weil sie so viel lesen mussten. Das hat die total abgeturnt. Und da merkt man auch, dass, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist bei einigen Leuten einfach überhaupt nicht mehr gegeben. Da muss alles gleich bam, bam, bam passieren. Und wenn man mal ein bisschen irgendwie in die Story sich einlesen muss, das ist denen einfach zu langwierig. Schade. Es ist auf jeden Fall sehr schade. Ne? Da sieht man aber auch wirklich, was Adventure Games oder speziell hier diese japanischen, sehr, sehr textlastigen Dinger für eine Klientel ansprechen. Du musst natürlich bereit sein für sowas. Mhm. Du musst deinen Spaß dran haben, eben nicht so diese Instant Gratification zu haben, um auf gut Englisch das zu sagen, wo du dann sofort, du drückst den Knopf und ein Haufen Regenbogen explodieren auf dem Bildschirm und Einhörner, mit denen fliegst du in die Luft. Das passiert eben nicht dort, sondern du musst das Interesse daran haben, diese Charaktere kennenzulernen, das Mysterium zu knacken, zu lösen, ne, dich da reinzufühlen. Es ist schade, wenn es bei einem Ghost Trick nicht funktioniert, weil das gerade zu den Paradebeispielen zählt, wie man Charakterisierung und Texte dort macht. Ja. Ne? Also selbst ein Charakter, der keinen Text hat, wie der Hund, Missile, das ist echt gut. Super gut, einfach so einen bellenden, kläffenden Hund, der dort herumläuft und mehrfach in die Story eingreift, obwohl der eigentlich nicht sprechen kann. Super gut, wie er charakterisiert ist. Ne? Und es ist einfach sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und ich fand auch gegen Ende hin auch wieder, Phoenix Wright wird gern mal ein bisschen unlogischer. Ich fand, hier ist eigentlich alles sehr sinnig innerhalb der Spielelogik ja. verbaut. Es ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, warum gerade der Event dort und dort und dort passiert. Ja, aber das finde ich, passt halt zu so einer abgedrehten Japano-Story. Um jetzt alle Leute auch nochmal, also weil du, das am Anfang war das glaube ich so, dass alle Leute, die zuhören, denken dann so, ah ja geil, das hört sich ja geil an. Und dann kommt auf einmal so, ja, ist so ein bisschen wie Ghost, Nachricht von Sam, alle. Aber Patrick Swayze. Also das ist, sollte jetzt nicht abschreckend wirken, das war in Gregors Welt ist das dann yeah. Ja, natürlich, natürlich. Ich empfehle auch jeder, der Roadhouse noch nicht gesehen hat, soll sich Roadhouse angucken. In engen Spandex-Jeans verteilt der Roundhouse-Kicks. Open up your heart and let the Patrick Swayze Christmas in. We'll gather at the Roadhouse with our next of kin. And Santa can be our regular Saturday night thing. We'll decorate a bar stool and gather round and sing. Oh, let's have a Patrick Swayze Christmas this year. Or we'll tear your throat out and kick you in the ear. Hold it, Cambot, stop it. Crawl, I don't know if I think this is an appropriate sentiment anymore for Christmas. Hey, what, like a good action sequence don't belong at Christmas? Dadurch entsteht eben das Gameplay-Prinzip, weil du hast eben diese konstant ablaufende Geschichte, dieses Fortlaufende, wo du nicht da eingreifen kannst und du musst gucken, wann gehe ich wohin, was manipuliere ich wann, wie ist mein Zeitfenster. Wenn du es nicht schaffst, spulst du zurück. Ja, manchmal ist es auch so ein bisschen die Was-passiert-dann-Maschine. Man überlegt ja. irgendwie so, man geht irgendwo rein und weiß überhaupt gar nicht, was das eigentlich für einen Sinn hat. Und dann geht auf einmal eine Kühlschranktür auf und haut dann halt den Verbrecher um oder so eine Sache passiert. Das stimmt. Das ist echt sehr, sehr überraschend. Und vom Gameplay her auch sind da Sachen, die man nicht erwartet. Und deswegen bringt es unheimlich viel Spaß. Ghost Trick, gibt es mittlerweile relativ günstig für den DS. Wer sich das kurz angucken will, wer ein iPhone oder ein iPad hat, mittlerweile auch dafür eine Version rausgekommen, von der man das erste Kapitel von ungefähr 15, 16, glaube ich, umsonst runterladen ja. kann und sich angucken. Da können also jeder mal reinschnuppern, ob ihm das gefällt oder nicht. Und man kann sich dann für $5 oder so dann die restlichen Kapitel dazu kaufen. Ja, und alle Leute, die Power-App haben, müssen ja zwangsläufig ein iPhone haben und die müssen das jetzt einfach mal testen. Eben, also jeder, der Game One-Inhalte sich angucken will, das geht nur mit iPhone am besten. Und Android ist ja ganz, ganz schlecht, habe ich gehört, deshalb haben wir das auch nicht. Nein, auf jeden Fall sollte man sich das aber zumindest anschauen, wer, bei wem das Interesse geweckt wurde. Ihr braucht nichts zu bezahlen für das erste Kapitel. Schaut es euch an, wenn es euch packt, dann packt es euch richtig. Wenn nicht, auch kein Problem, dann lasst es liegen und ihr habt nichts dafür bezahlt. Ja, vor allem, das geht auch gleich los mit dem richtigen, also man gleich von Anfang an muss man lospuzzeln und da passiert nichts anderes. Also nicht mit 5 Stunden einführen oder so irgendwas, sondern da geht's gleich rack, zack, auf Fall geht's los. Thank you. nächste Spiel in der Reihe ist rausgekommen, 24. Juni 2005 hier in Europa. Hieß hier anders als in den USA. Dort war es nämlich bekannt als Trace Memory und hier hieß es Another Code. Another Code, Two Memories für den Nintendo DS. Eines der mit ja, relativ frühen Nintendo DS Games, ne, 2005 hier in Europa. Ich kann mich erinnern, dass ich das dann immer im Regal sah, zusammen mit den ganzen Super Mario 64 DS, ne, und WarioWare für den DS und so weiter. Eines der frühesten. Und ich war es eigentlich nicht mehr gewohnt, dass es von Nintendo dann Adventure Games gibt, aber da war mal wieder eins. Ja, und irgendwie ganz anders, als ich das erwartet hatte. Also ich hatte vorher natürlich Vorschauen und irgendwelche Sachen davon gesehen und war da total heiß drauf, weil da wieder so richtig viele Puzzles drin waren. Und dadurch, dass der DS ja ziemlich neu war zu dem Zeitpunkt, haben die in das Spiel einfach alles reingepackt, was du mit der blöden Kiste machen kannst. Wirklich alles. Also von irgendwelche Sachen frei rubbeln, irgendwelche Sachen frei pusten und ein Rätsel, das ist so unglaublich geil gewesen mit dem Stempel. War es das? Dann, genau. Ich mache jetzt Handbewegungen, die man nicht hören kann. Okay, gut, aber das ist wirklich unglaublich, was man da machen muss. Da kommt man auch nicht so einfach drauf, muss man schon echt ziemlich viel rumdenken. Ja, man bemerkt sehr deutlich, dass es ein Spiel aus der frühen DS-Ära eben ist. Die Grundidee der Geschichte war relativ simpel zusammengefasst. Du bist ein 13-jähriges Mädchen, heißt Ashley Mizuki Robbins. Ashley Robbins, genau. Und deren Mutter ist vor einiger Zeit gestorben, umgebracht worden. Und sie ist getrennt von ihrem Vater momentan und reist nach Blood Edward Island, genau, um dort mit ihrem Vater wieder zusammenzukommen. Na, und dadurch, dass es ein Spiel aus der frühen DS-Ära ist, viele Spiele waren ja dann auch entsprechend mit DS benannt, ne? Resident Evil DS, Deadly Silence oder Dick Duck DS, Double Dose, keine Ahnung, und hatten das Gefühl, der Touchscreen ist neu, lass uns den verwenden, so viel es geht, und das Mikrofon verwenden und alles drum und dran. Du merkst es ein bisschen eben bei Trace Memory oder bei Another Code, dass da sehr, sehr viele Rätsel dafür basieren. Berühre das, ziehe das hier hin. Es ist fast schon mehr klassisches Adventure als den Visual Novel, also die Entwickler Sing. Sing sind das, ja. Sing hieß das Entwicklerstudio und die haben auch sehr, sehr klassische Adventure-Wurzeln. Say your prayers, wimp. Ja, da sind noch so Sachen drin, wie dass sie hat ein Gerät dabei, das sieht auch aus wie der DS. Ja, genau. Und das gibt ihr immer irgendwelche Hinweise und das ist, also die Geschichte ist ziemlich, die ist gar nicht so kindlich, wie man das vermuten mag. Die ist eigentlich recht düster auch und zum Ende hin auch ziemlich, ziemlich fies. Aber die Rätsel sind einfach unglaublich gut. Ich finde es bis jetzt auch wirklich das DS-Spiel, was die Konsole am besten nutzt und das wurde seitdem nie wieder in der Form gemacht. Die Geschichte ist auch sehr, sehr textlastig, gibt super viel zu lesen, sehr, sehr viel Hintergründe auch über die Insel und ist eher so wie ein Point-and-Click-Adventure, eigentlich so von der Funktion her. Wie gesagt, nur mit Rätseln, die es wirklich in sich haben. Ja, das ist auch so eine, ich habe Sing gerade eben erwähnt, eben als Entwickler ist das auch ein bisschen so das Trademark von ihnen. Das sind mehr Leute, die dann wirklich sehr, sehr, sehr, sehr viel Wert auf den Text legen und auf die Charakterisierung. Es muss einem klar sein, dass das Spiele sind, die zwar hier und da mal ein bisschen Spannung oder Action oder sowas dort haben, dort aber sehr, sehr viel durch die Texte und das Kennenlernen, das methodisch Kennenlernen der Charaktere passiert. Und dadurch, dass Ashley auf der Insel größtenteils eben, glaube ich, allein unterwegs ist. Ne? Sie ist eigentlich, nachher trifft sie noch jemanden, aber sie ist sie eigentlich trifft noch jemanden, wir wollen es nicht verraten, was da dort passiert. Ich habe es jetzt, ich kenne es nicht mehr so gut, ich habe es, glaube ich, irgendwo zur Mitte, ich weiß nicht, warum auch immer dann aufgehört, aber ich habe mich dann noch reingelesen, weil ich den Nachfolger durchgespielt habe. Aber so wie ich die Sing-Spiele kennengelernt habe, die sich durch alles durchzieht, denen ist Charakterisierung und Erzählen der Story wesentlich, wesentlich wichtiger als manch anderen Leuten, die das Genre angegangen sind. Also muss einem sehr, sehr klar sein, dass du dort viel, viel lesen musst und auch viel über Charaktere selbst erfahren musst. Es ist sehr methodisch, ja? Langsamer als viele anderen. Ja, das stimmt. Das ist also nicht so actionlastig, wie jetzt irgendwie andere Action-Adventure sind oder so. Und ich war in Fukuoka und hatte die im Interview halt, die ganzen Xing-Leute. Und das war sehr interessant, weil die auch sehr, sehr stark immer darauf gedrängt haben, dass die Fragen auch immer in Richtung Story, sie wollten immer viel über die Story, über die Charaktere erzählen. Gibt's da ja nicht so, also mit Ausnahme des Essen, aber sonst gibt's da ja nicht so viel. Ja, aber das war denen sehr, sehr wichtig. Und das Interview war halt zu Another Code und zu dem Nachfolger, was du eben erzählt hattest, und zwar zu der Wii-Version, Another Code R. Another Code R, ja, genau. Und das hat das ein bisschen eigentlich weiter noch getrieben in Richtung Novelle. Das ist, glaube ich, in Deutschland ist sogar ein Aufkleber, glaube ich, drauf. Irgendwas mit... Genau, also auf dem DS-Spiel beim ersten noch nicht, aber beim Nachfolger steht drauf ganz dick Mystery Novel. Ja? Lesekenntnisse sind erforderlich zum Spaß haben. Ja, das trifft das auch echt extrem, weil da sind noch weniger Rätsel als in dem DS-Teil drin. Da wird natürlich die Remote benutzt dafür. Es geht. Aber es ist sehr, sehr, sehr, sehr storylastig. Ja, also ich liebe Another Code R Ich habe das, glaube ich, in so einer 3- oder 4-minütigen Eloge dann mal für Simon zusammengefasst, der den Beitrag für Not Previously Not on Game One gemacht hat. Das, was zusammengeschnitten wurde. Ja, genau, wo er mich dann schön vorgespult hat, worum es geht. Ich erkläre mal kurz, worum es geht, dann sind es 4 Seiten gewesen. Das ist das, was ich faszinierend finde, eben an den Spielen. Die Gameplay-Komponente ist vorhanden, ist klar. Ne? Du durchsuchst Locations, du versuchst kleine Mysterien zu lösen. Du hast natürlich das übergreifende Mystery mit von wegen, wo ist mein Vater im ersten Teil oder im zweiten geht es dann darum, auch damit wir das nochmal kurz haben, es ist 3 Jahre danach gefunden. Am Ende des ersten Teils hast du deinen Vater wiedergefunden, ihr seid wieder zusammengekommen. Jetzt ist der Papa aber anscheinend wieder kurz weg und ist bei sich auf der Arbeit und er hat sozusagen zu einem Ferienausflug dich eingeladen, ne? Dass du dann parallel in so einem Park dann bist und nebenbei findest du dort deinen Vater und löst das Mysterium bestenfalls, was sich um den Tod deiner Mutter rankt. Und wie du gesagt hast, der Rätselgehalt ist nicht so hoch. Es gibt ein paar Sachen, die auch sehr übertrieben langwierig gemacht wurden. Ne? Du musst da teilweise so Rätsel machen wie, oh, ich muss den Wassergehalt testen, ob der auch verschmutzt ist. Ach, und dann See. Irgendwelche Chemie-Sachen so zusammenschieben. Und es hat mich vom Gehalt des Spiels ein bisschen fast schon mehr an Shenmue erinnert, wenn Shenmue mehr in die Richtung Grafik-Adventure gehen würde. Ne? Du kannst dort nicht alles, aber fast alles in die Hand nehmen, dir angucken und das ist auch der Spaß, den du dann, oder das Interesse, was du aus dem Spiel hast. Das Spiel hat mich reingezogen und ich habe gerne mit diesen Charakteren mehr Zeit verbracht, nicht weil die jetzt alle super sympathisch sind oder dies und jenes und das, aber weil sie interessant geschrieben waren. Ja. Ne? Und ich würde auch keinem absprechen, wenn er sagt, mir ist das viel zu langweilig, weil das Spiel ist nicht super duper spannend. Ne? Nee. Also es hat keine klassischen Elemente, wie du sie von Adventures her kennst. Das ist immer die Spannung aufgehalten. Ich fand es aber durch die Erzählweise und durch die Charakterisierung und wie das alles aufgelöst wurde, hat es mich dran gehalten, dass ich bis zum Ende wirklich konsequent dran geblieben bin. Aber der Sound und auch wie die Grafik gemacht ist, das sieht halt für ein Wii-Spiel, das sieht ziemlich gut aus. Hat halt so einen Anime-Stil, aber auch ein bisschen noch was dazu. Mhm. Und das schafft eine unglaubliche Atmosphäre und gerade auch so Geräusche von der Umgebung, das zieht einen wirklich rein. Und was ich sehr gut fand, wie du es eben beschrieben hast, auch man kann ganz, ganz viele Sachen anfassen und anklicken. Und normalerweise bei Spielen ist es so, dass man eigentlich nur Sachen benutzen kann, die für den Storyverlauf wichtig sind oder so. Und hier schafft einen das richtig so eine Rundum-Atmosphäre, dass man ganz viele Sachen sich einfach angucken kann, die nicht für die nicht rätselrelevant sind, sondern die einfach nur dazu da sind, einem das näher zu bringen, wo man sich gerade befindet. Ist einfach die Drumherum-Atmosphäre. Also Another Code hat mich damals echt wirklich reingezogen. Die Art der Präsentation, die Grafik sieht echt hübsch aus für die Wii, ne? Und auch die Musik, den Soundtrack habe ich auch lange Zeit immer auf meinem Laptop mit dabei gehabt, der ist echt entspannt, wenn man mal was tippen oder schreiben will, kann man im Hintergrund auch sehr gut laufen lassen. Alles nicht der Weisheit letzter Schluss, was die Story jetzt hier betrifft, also es ist jetzt kein Pulitzer-Preis-verdächtiges Ding, ne? Aber nett und gute Charaktere, das hat mir echt Bock gebracht. Finde ich auch, das ist eine kleine Perle, die man echt, also gerade wenn man die günstig abgreifen kann und so, das ist echt ein schönes Spiel. Another Code R kam im 26. Juni 2009 auf die Wii. In Europa, nicht in den USA, was auch wieder einige US-Wii-Spieler aufgeregt hat. Wieso kriegen die Europäer ein Spiel und wir nichts? Die haben es einfach nicht verdient. Ey, bei aller Freundschaft zu den US-Leuten muss ich sagen, ich habe mir fucking jahrelang alle Spiele aus den USA importiert. Da dürft ihr auch mal eine Handvoll Spiele dann haben, wo ihr mal importieren müsst. Bei der Wii ist das auch nicht wirklich schwer. Dropkick! Sing hat eine sehr spezielle Nische bedient, die es bei Nintendo eben sonst nicht gibt, was früher durch den Famicom Detective Club mal hier und da gegeben war, ne, dieses textlastige, sehr, sehr storybasierte, die haben eben wirklich diese Nische ausgefüllt und da muss ich Nintendo auch mal wirklich loben, die sich auch wirklich sehr viel Mühe mit der Lokalisation gegeben haben. Ja, die ist ne? gut. Viele andere Leute hätten sich so eine Art von Spiel nicht getraut, das zu veröffentlichen, weil es schon sehr speziell ist, eben durch das langsame Tempo und die sehr methodische Erzählweise und eben dieses atmosphärische. Nintendo traut sich da manchmal ein bisschen mehr bei hier und da bei einigen Genres, finde ich. Und da finde ich das sehr schön, dass sie es da gemacht haben. Ja, gerade Nischentitel zu bedienen, wo man eigentlich das gerade von Nintendo nicht erwarten würde, wo man denken würde, es ist zu edgy oder es ist irgendwie zu... Come on! zwischen den beiden Another Code-Teilen gab es eben gerade angesprochen noch Hotel Dusk und Last Window. Hotel Dusk Wish Room, glaube ich, ist die japanische Version, kam raus am 22. Januar 2007 hier in Europa und der zweite Teil in Europa am 14. Januar 2010, also knapp 3 Jährchen später, obwohl in Japan waren, glaube ich, die Abstände ein bisschen kleiner. Hotel Dusk kann man fast schon als Spin-off und Parallel-Nebenserie sozusagen zu Another Code sehen. Diese ganzen Ereignisse, die man bei Another Code hat mit Ashley und ihrer Mutter und Erinnerungen und so weiter, es sind bei Hotel Dusk und bei Another Code jeweils ein paar Referenzen drin zu beiden Teilen. Ich fand das sehr schön, nachdem ich Hotel Dusk gespielt habe, zum Beispiel bei Another Code R, in einer verlassenen Hütte findet man so Fotos, wo die Charaktere von Hotel Dusk drin dort, sind, weil sie vor ein paar Jahren mal Urlaub dort gemeinsam gemacht haben. Und das fand ich schon sehr, sehr schön. Hotel Dusk selber, man ist in der Rolle von einem Detektiv. Kyle Hyde, der seinen Partner, wie ist denn der Partner hier? Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wie der Partner hieß. Ich weiß es gerade auch nicht. Aber der war Ende der 70er Polizist in den USA, New York, glaube ich, ist es gewesen. Und sein Partner wurde von ihm erschossen, weil er irgendwie Schmiergelder oder so angenommen hat. Auf jeden Fall gab es da einiges drumherum. Und Kyle Hyde ist, nachdem diese Episode mit seinem Partner passiert ist, hat er sich abgespalten von der Polizei, ist dann selbstständig geworden und ist reisender Handelsvertreter. Ja, für Red Crown, glaube ich, heißt das Unternehmen, fährt er mit seinem Auto durch die Gegend und versucht den Leuten so Heftklammern zu verkaufen und Waschmittel und Klebeband und solches Zeug. Aber eigentlich ist das alles nur Makulatur und Fassade, denn er arbeitet für fast schon so eine Detektei, kann man fast sagen. Ja. Ne? Das ist dann sozusagen die Front. Ne? Er gibt dann dem Verkäufer und kriegt dann Aufträge von seinem Boss, zu dem er immer über seine Sekretärin dann Telefonkontakt hält, wird von dem Boss in ein Hotel geschickt. Ja? Das Hotel Dusk befindet sich irgendwo im Nirgendwo sozusagen und stellt auch den Schauplatz des Spieles dar. Lass uns nochmal zusammenkriegen, warum hat der Boss Kyle ins Hotel geschickt? Weil ich glaube, der Grund ist am Anfang noch nicht ersichtlich. Nee, das wird am Anfang auch nicht erklärt. Es wird ein bisschen, ich möchte jetzt nichts verraten über die Story, ne? Weil es klingt ein bisschen nichtssagend jetzt, wenn ich sage, ja, man weiß noch nicht, warum es dort ist und so weiter. Aber Grundidee eben, dass du dich in das Hotel dort einnistest und nach und nach durch das Leben im Hotel, durch das Sprechen mit den Leuten, durch das Herausfinden, worum es eigentlich hier geht und was du dort herausfinden sollst, löst du das Mysterium nicht nur, was im Hotel dort los ist, sondern auch um viel, viel drumherum. Jede Figur, die du dort triffst, von den Bewohnern des Hotels bis zu den Mitarbeitern des Hotels, hat eine eigene Persönlichkeit, hat Ballast bei sich drauf, mit dem er oder sie oder das Kind sozusagen leben muss. Und jeder hat eine Geschichte dort. Mhm. Ne? Und diese Geschichte bezieht sich dann auf Ereignisse, die im Leben bei denen 15 plus Jahre dann in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und es hat eine sehr, sehr spezielle Erzählweise gehabt, die mich am Spiel fasziniert und immer dran gehalten hat, trotz der manchmal etwas nervigen Rätsel. Ja, die Rätsel sind echt auch ziemlich schwierig. Die sind auch noch einen deutlichen Zacken schwerer als zum Beispiel in Another Code. Und überhaupt die Erzählweise ist noch ein bisschen erwachsener in dem Spiel, was auch noch unterstützt wird durch diesen besonderen Stil. Das hat halt eher so ein Zeichenstil, so wie schraffierte. Ja, weißt du, Gregor, genau, Gregors alte 80er-Referenzen wie das Take on Me-Video von Aha. Wer es mal gesehen hat, eben alles wie so geskribbelte Bleistiftzeichnungen, die in Schwarz-Weiß dargestellt werden. Auch spielweise den DS hältst du wie ein Buch. Also du hältst ihn nicht so mit den Screens übereinander, sondern nebeneinander, dass du sozusagen wie ein Buch das hast und du siehst links dann die Emotionen, die Bilder ablaufen. Die Charaktere sind meist schwarz-weiß, in gewissen Szenen werden sie in Farbe dargestellt. Was ich sehr, sehr clever fand, ist der Einsatz, wenn deren Emotionen überkochen. Ne? Wenn du dann so die Gespräche mit Leuten hast und sie sozusagen herausforderst und dann schaust, okay, jetzt habe ich den Punkt angesprochen, wen gehen wir da angehen, dann leuchten die manchmal rot und es wird Farbe sehr, sehr reduziert, aber dann doch gut eingesetzt, um dort Emotionen zu vermitteln. Ja, teilweise ist es auch ein bisschen zäh, gerade mit den ganzen Dialogen und so, aber das ist so ein klassischer Vertreter oder klassischerer Vertreter von diesem Visual Novel Style, wo man wirklich wie ein Roman, man spielt praktisch einen Roman, an dem man selber teilnimmt, plus dann noch die Rätsel dazu, aber das ist wirklich, eigentlich geht es da mehr um Charakterisierung. Ich fand es eben sehr gut, mich dann eher mit den Leuten anzufreunden, als denn jetzt wirklich konkret die Spielesequenzen zwischendurch zu haben, weil die waren mehr ein bisschen by the numbers. Mhm. Ne? Du hast ein sehr, sehr starres Konzept gehabt. Ne? Dadurch, du bist mehrere Tage in diesem Hotel und musst zu gewissen Zeiten, oh, ich muss jetzt meinen Boss anrufen. Also gehe ich jetzt in mein Hotel. Und du siehst das aus der Ego-Perspektive und benutzt dann den Stylus unten auf einer Karte, um dich zu bewegen. Mhm. Und das Typische, du kannst Gegenstände mitnehmen, miteinander benutzen, wenn es nötig ist. Was mich genervt hat, ist, viele der Gegenstände kannst du eben nicht mitnehmen, wenn du keinen Grund hast, sie mitzunehmen. Ja, das, was ich vorhin meinte, es müssen bestimmte Sachen, Events getriggert sein, damit man Teile mitnehmen kann oder auch mit Leuten reden kann. Und das ist bei manchen Rätseln doch sehr, sehr nervig. Ne? Wenn du dort bei einer anderen Sache hier, wenn du schon die Lösung für ein Rätsel hast, ja, aber genau, in der Story das nicht vorgesehen, ja, ist. Bei mir auf dem Stockwerk, wo mein Hotelzimmer ist, auf der anderen Seite ist eine verschlossene Tür. Bei mir im Hotelzimmer hängt ein metallener hier Kleiderbügel. Ne? Da denkst du, okay, dann kann ich den Kleiderbügel nehmen und den so umbiegen und die Tür aufmachen. Kannst du auch machen, aber erst irgendwie 6 Stunden, ja, später, nachdem dieses dann aufkommt. Ja, das ist das, wo ich dann auch mal denke, das wäre halt cool, wenn man eine Geschichte hätte, die dann nicht linear abläuft, dass du praktisch das, was du selber für dich rauskriegst bei so einer Detektivgeschichte, das dann auch wirklich umsetzen kannst gleich. Und da bist du ja wirklich auch an eine bestimmte Art im Spiel gebunden, dass du dann erst die Sachen oder erst agieren kannst, wenn das Spiel das vorgesehen hat. Das ist ein, ja, bisschen schade. Es wird kompensiert, glaube ich, aber da haben sie ein bisschen zu optimistisch, sind die Entwickler, glaube ich, daran gegangen. Du kannst dir Notizen machen mit dem DS im Spiel, wo du selber schreiben, mhm, kannst. Ne? Und ich glaube, die haben dann erwartet, dass man sozusagen, wenn man kein Papier oder sowas mit dabei hat, Kleiderbügel könnte man Tür aufschließen, dass man sich diesen Hinweis aufschreibt. Na, wie so ein guter Detektiv das machen würde. Und 6-7 Stunden später, wenn du dann längst vergessen hast, dass ein Kleiderbügel bei dir gewesen ist, aber dieses Rätsel dann aufkommt, mhm, dass du dann deine Notizen anguckst, mhm, und dann das verwendest. Aber ich habe es effektiv natürlich nicht gemacht. Ich setze mich da jetzt nicht hin und schreibe dann stundenlang Notizen auf dem DS. Eigentlich sollte das Spiel clever genug sein oder offensichtlich an solchen Stellen, um mir zu suggerieren, jetzt da mal ein bisschen was zu gucken. Auch andere Rätsel, wo dann so komplett um die Ecke denken muss. Ich weiß nicht mehr, du musst Mehl aus der Küche holen und dann irgendwo draufrubbeln, damit du versteckte Schrift siehst, aber ups, du musst dran vorbeigehen und erst muss dein Stift in das Mehl reinfallen, damit das getriggert wird. Es war schon ein bisschen strange eben von den Rätseln her und das hätte mich genervt an einigen Stellen, aber dadurch, dass ich so gern mit den Charakteren mich dort unterhalten habe und das Zeug dort erlebt und kennengelernt habe, habe ich darüber hinweggesehen. Ja gut, aber es zieht sich dann wirklich wie ein roter Faden. Also das fand ich bei Another Code, kann man genau dieselben Aspekte eigentlich anbringen, die du eben gerade gesagt hast. Und trotzdem bringen die Spiele Spaß. Last Window war der Nachfolger eben von Hotel Dusk. Es hat mit einem, ja, Cliffhanger will ich es nicht nennen jetzt, wie Hotel Dusk aufgehört hat, aber es hat einige Fragen offen gelassen, die ein Sequel dann ergeben hätten. Das Sequel selber spielt etliche Jahre, nee, ich glaube ein Jahr nach Hotel Dusk und findet in einem anderen Hotel statt, rein zufälligerweise. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht öffnen sich mal die Locations. Nein, die Story zwängt dich in ein anderes Hotel, wo du wohnst, in Los Angeles, und du löst ein weiteres Mysterium. Ich will jetzt nicht sagen, das Spiel ist schwächer als Hotel Dusk selber, aber es hat mir ein bisschen zu wenig Neues gemacht, mhm, und war ein bisschen zu, fand ich ein bisschen verschenkt. Auch wenn es immer noch ein nettes Spiel ist, auch strukturell ähnlich, auch alles über mehrere Tage, Charaktere kennenlernen, hier ein Rätsel, hier da was triggern, also alles, was wir über Hotel Dusk gesagt haben, gilt auch für Last, mhm, Window. Ne? Wer es gemocht hat, wird seinen Spaß haben, wenn es gespielt hat. Wenn man sich zwischen den beiden entscheiden, würde ich eher aber zu Hotel Dusk greifen. Ja, doch, auf jeden Fall. Der Erstling ist besser. Aber viele Leute haben den zweiten Teil auch echt verpasst. Also ich hatte irgendwann mal gesehen, dass die japanische Version draußen ist und dann überhaupt nicht mitgekriegt. Das heißt hier auch irgendwas mit West, bla, irgendwie, weiß ich gar nicht. Die haben nicht mal Hotel Dusk auf die Packung draufgeschrieben. Deswegen bin ich auch dann über den deutschen Titel gar nicht gestolpert so richtig irgendwie, dass es dann hier rausgekommen ist. Und ich glaube, das ist insgesamt ziemlich untergegangen. Ja, leider. Es kam auch sehr, sehr verspätet. In Japan war es, glaube ich, schon sehr lange Zeit, ja, draußen. Und es gab immer wieder mal Gerüchte in der Fanszene. Wann kommt denn das Spiel? Wird das noch übersetzt? Und das, und Nintendo macht ja gerne mal, bam, da ist das Spiel. Und das war auch auf einmal so, oh, auf einmal ist Last Window da. Was ist denn jetzt passiert? Ne? Ja, aber ohne Werbung. Ne? Das erste haben sie noch relativ stark auch beworben, soweit ich das irgendwie richtig in Erinnerung habe. Und gerade mit diesem Buchfeature, was wir auch bei Dings schon gesagt haben, dass es eine Novelle ist. Und bei Hotel Dusk haben sie es halt genau in dem Klientel auch beworben, dass man den DS wie ein Buch hält und so. Das war schon sehr stimmig. Wenn wir bei Nintendo sind, Nintendo hat natürlich in Zusammenarbeit mit Level 5, einem meiner Lieblingsentwickler aus Japan, sich natürlich vor einiger Zeit zusammengetan und deren vorherrschende Adventure-Puzzle-Kabashima-Reihe rausgebracht. Ich rede natürlich von Dr. Professor Herschel Layton. Professor Layton und das Geheimnis der was auch immer, oder wie die dann dort alle heißen. Professor Layton, Mark, Professor Layton. Ja, Professor Layton, ist er Archäologe eigentlich, ja, ne? Nein, achso, du meinst so Indiana Jones-Style. Er ist ja Professor an der Uni, ja. Aber es kann sein für Archäologie. Also er ist Indiana Jones, aber als englischer Gentleman, ja, genau. Und mit weniger Grabräuber. Ist eigentlich auch der erste, oder ist eigentlich ein Rätselspiel, in dem man über 120, 150 Puzzles lösen muss. Und die ganzen Puzzles, damit die halt nicht zu stumpf rüberkommen, wie ein normales Puzzlespiel mit Sudoku oder irgendwelchem anderen Kram, hat man halt eine Geschichte drum gestrickt, halt um Professor Layton und seinen Helfer Luke Triton. Luke Triton heißt er, genau. Ja. Und die Geschichten sind immer, also praktisch, man hat eine Hintergrundgeschichte, um die es geht, und kommt in einen Ort und muss dann Personen helfen, dabei Rätsel zu lösen. Und kommt so in der Geschichte dann voran. Ja, es ist unglaublich für einen Part, der eigentlich nur Makulatur sein sollte. Da hat sich Nintendo und Level 5, die das in Gemeinsamkeit entwickelt haben, sehr, sehr viel Mühe gemacht, so das Drumherum so ansprechend wie möglich zu gestalten. Weil so rein an sich, ich puzzle zwar gerne, aber wenn du jetzt nur ein Modul hättest, wo diese 150 bis 200 Puzzles so drauf sind, und ich hätte es wahrscheinlich ausprobiert, aber das hätte nicht so einen Appeal gehabt, eben wie wenn die Verpackung schmackhaft ist. Ja. Es gibt so japanische dicke Rätselbücher von einem gewissen Menschen, der heißt Akira Tago. Mhm. Ist, glaube ich, ein bekannter Doktor dort, der eben solche Rätselknacker-Bücher dann schreibt. Ne? Und dann kann jeder sich so durch, ich habe das Rätsel gelöst, das, so wie Kreuzworträtselbücher, nur eben mit solchen Rätselaufgaben. Davon die digitale Version zu schaffen, aber da drumherum eben noch so eine Comic-Umgebung mit einem Tandem, was effektiv als Sherlock Holmes und Watson dann agiert, mit Professor Layton und Luke zu nehmen, das reinzusetzen in eine fiktive Version von England, aber mit einem doch eher französischen Stil. Ne? Die Musik vor allem. Die Musik ist sehr, sehr französisch angehaucht und das hatte ich, glaube ich, im ersten Musik-Podcast nochmal kurz anerwähnt. Der Komponist ist Tomohito Nishiura, der hat unter anderem die Dark Cloud-Spiele vertont und Rogue Galaxy und weiter. Und der hat einen sehr, sehr wiedererkennbaren Stil, was seine Musik angeht. Und bei Layton konnte er sich richtig austoben, ne? Durch dieses französische Feeling, was immer drin ist in seinen Tracks, passend mit diesem visuell westlichen, ja, mehr so französischen Comic-Stil, wie die gezeichnet sind. Es ist ja kein Anime, würde ich sagen, ne? Jein, so ein bisschen. Aber ich muss bei der Musik auch immer, ist mir gerade in den Kopf gekommen, die Melodie von 12 Monkeys. Weil die auch so ein bisschen so diesen französischen Esprit hat, so ein bisschen französisch. Ein bisschen französisch, ja. Ja, die Spiele sind halt, also bei den ersten, würde ich sagen, war das noch eigentlich sehr, sehr stark auf die Rätsel abgezielt. Ja. Und ist dann mit zunehmenden Teilen, ist das immer mehr so gewesen, dass die Geschichte dann in den Vordergrund rückt oder auf jeden Fall gleichbedeutend ist wie die Rätsel an sich. Und man eine richtig coole, eingebettete Geschichte hat. Mit Anime-Sequenzen sind sie jetzt schon beim vierten Teil sozusagen dabei. Und also die Charaktere sind auch wieder so richtig liebevoll gestaltet. Und es ist auch nicht nur so ganz plump, sondern auch schön erzählt einfach. Es ist wie so ein bisschen märchenhaft manchmal. Ja, es hat ein bisschen was vom Märchen. Also Level 5, wie gesagt, japanischer Entwickler, der prädominant eigentlich mehr Rollenspiele gemacht hat. Mhm. Dark Cloud, Dragon Quest 8. Die erzählen fast schon Geschichten, die ein bisschen ins Märchenhafte gehen. Und eben super charmant. Ne? Visuell und akustisch sind die eben super charmant, wie das hingeht. Und das passt bei Professor Layton bei den Spielen wie die Faust aufs Auge. Also Layton selbst, ich habe mit Uke kurz drüber gequatscht und der mag die Layton-Spiele auch. Mhm. Der kann aber zum Beispiel den Charakter Professor Layton seit einiger Zeit nicht mehr ausstehen, weil der natürlich er kommt schon sehr von oben herab. Ne, wenn du das dann behaupt, oh, ich bin ein Professor, ich weiß alles, ich kann alles lösen. Im Spiel finde ich das eigentlich relativ sympathisch umgesetzt, ne? Aber im Grunde ist natürlich Professor Layton der Besserwisser, der überall hinkommt und allen Leuten ihre Rätsel löst. Das macht. Und natürlich auch die Einbindung im Spiel ist sehr meta, also basiert ein bisschen auf der Meta-Ebene irgendwie. Wenn du dort irgendwo bist und Professor Layton kriegt eben den Auftrag, da ein Mysterium in der Stadt zu lösen. Im ersten ist es, er muss einen verschwundenen goldenen Apfel oder was. Ja, das ist mit der Erbschaft, ist das. Genau, er muss irgendwie so ein verschwundenes Artefakt dann finden. Aber wird dann von lauter Leuten aufgehalten und sagen, ich lass dich hier nicht vorbei, es sei denn, du löst mein Rätsel. Und dann löst man das Rätsel, dann gehst du 2 Meter weiter und dann steht ein anderer da. Oh, sind Sie es nicht, Professor Layton? Moment, was klebt da an meinem Schuh? Und dann ist da noch ein noch Rätsel. Da gibt es überall Rätsel. Das, ne? Meine ich auch. Bei dem ersten Teil ist es noch ein bisschen so, man wird halt andauernd aufgehalten, wie du es eben beschrieben hast, von den Leuten und muss immer Rätsel lösen. Und danach wird es einfach besser, dass man das Gefühl hat, die Rätsel sind wirklich in die Geschichte integriert und die Rätsel haben auch was mit dem zu tun, wo du gerade bist. Das ist irgendwie ein bisschen schlauer noch gemacht. Und zusätzlich zu Professor Layton und Luke Triton kommen auch noch andere Charaktere, die wiederkehrend sind. Die ersten drei Teile sind halt eine Trilogie, die zusammengehört. Und da hat man auch diese Charakter oder Charaktere, so ähnlich wie bei den Sing-Sachen, an die man sich gewöhnt hat und die wirklich liebevoll gestaltet sind, auch gut dargestellt werden einfach. Ja, absolut. Die wiederkehrenden Leute, der Inspektor, der dabei ist und wie ist der Bösewicht nochmal? Don Corneo war der von Final Fantasy. Don Paolo heißt er mit seiner komischen Frisur. Ich will nicht verraten, wie man ihn im zweiten Teil entdeckt, weil das war auch ein Schocker. Oh Mann. Und du sagst absolut, es ist die Art, wie mal eigentlich ein simples Puzzlespiel mit so charmanten, sympathischen Charakteren, mit viel drumherum, das einen auch reinzieht und auch von einem Teil auf dem anderen eben auch sozusagen es erzeugt mehr Motivation, die zu spielen. Also ich habe hier gerade Teil 1, Professor Layton in the Curious Village, US-Version habe ich mir damals alle geholt. Ich bin auch konkret bei der US-Version geblieben. Die sind auf Deutsch, auch auf Deutsch vertont, mit deutscher Sprachausgabe. Ja, super aufwendig. Super aufwendig vertont für ein DS-Spiel eben mit animierten Sequenzen, Videosequenzen, vertonten Sequenzen, dicker Musik, die läuft. Es sind sehr, sehr hohe Production Values für eigentlich ein simples Puzzlespiel. Und man muss sagen, diese Kombination ist eben so einzigartig, dass sie auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ne? Nintendo hat zusammen mit Level 5, ich habe das mal nachgeguckt, mit allen Spielen, die rausgekommen sind, weltweit über 10 Millionen Exemplare von Professor Layton verkauft, von Professor Layton Spielen. Und das für eine Serie, die erst seit Anfang 2007 draußen ist. Recht frisch. Ja, das Lustige ist, ich hatte meiner Mutter damals ein DS geschenkt und hatte ihr auch, ich glaube, Dr. Kawashima war da irgendwie mit bei oder so. Das hat sie ein bisschen sich angeguckt und dann habe ich irgendwann den ersten Teil von Layton gegeben und sie hat ihn wirklich innerhalb von 2 Tagen durchgezockt mit allen Rätseln und den zweiten und dritten dann auch, weil sie es einfach super, super geil fand. Und da merkt man auch wieder, das funktioniert halt einerseits für Kinder, diese Ebene, wo man diese Anime oder diese Comic-Look hat, die dann irgendwie da rangeführt werden, mathematische Rätsel zu lösen. Aber es gibt halt wirklich alles da drin. Es sind Schieberätsel, Mathe-Rätsel, so Scherzaufgaben und sowas alles. Und das ist wirklich universell ist. Das Spiel funktioniert wirklich aus so vielen verschiedenen Ebenen. Es ist einfach richtig fesselnd. Ja, du kannst dir deine Motivation so rausholen, wie du es gerade brauchst. Ne? Für jemanden, der mehr Bock auf Puzzeln hat, für den ist es eine nette Nebenbeigeschichte. Aber manchmal dadurch, wenn man nicht so viel Bock aufs Puzzeln selber hat, fungiert die Geschichte als Motivationsfaktor, dann da durchzukommen. Ich habe jeden Layton-Teil, wo ich mich dann hingesetzt habe, auch relativ schnell durchgezockt. Auch wenn ich zwischendurch mal wieder, ist auch natürlich perfekt für Bahnfahrten, hier mal ein Rätsel, da mal was machen. Aber ich habe das so konstant gemacht, dass ich mindestens in der Woche hatte ich die Dinger durch. Ne? Manchmal auch hier bei Teil 3, weil ich noch den Beitrag danach gemacht habe, in 2 Tagen durchgespielt. Ja. Und du kannst, selbst wenn du dann so ein bisschen Burnout über die Rätsel hast, aber eigentlich die Geschichte ist ja noch interessant, lass doch nochmal das Rätsel machen, lass das nochmal machen. Nur ein Rätsel. Genau, das hättest du eben nicht, wenn diese Story-Ebene nicht vorhanden wäre. Ne? Es ist eine echt gute Symbiose. Aber auch eine meiner Lieblingsserien, das ist wirklich ein Spiel, was du jedem auch mitgeben kannst mit dem DS. Ja, was ein bisschen schade ist, ich habe jetzt den fünften Teil gespielt, der hier noch nicht raus ist, Mask of Miracle, die japanische Version. Und ich hätte eigentlich davon ein bisschen mehr erwartet. Gerade bei dem 3DS dachte ich, dass jetzt irgendwie 3D-Puzzle damit reinkommen. Aber es sind im Grunde genommen genau dieselben Rätsel wie bei den anderen Teilen. Da haben die echt ein bisschen verschenkt. Und der kommt wahrscheinlich dann, ich glaube im Oktober dann dieses Jahr hier raus, ne? Ist der zweite Teil von der neuen Trilogie, ist das ja? Müsste sein. Die Teile brauchen jeweils einige Zeit, bis sie hier nach Europa und den USA übersetzt werden. Nicht nur wegen der Story-Lokalisation, sondern auch wegen der Rätsel. Ne? Weil viele der Rätsel, wenn sie in Japan so rauskommen, sind natürlich sehr, sehr Japan fixiert. Ne? Sind teilweise Wortspiele und sowas alles. Beim ersten Teil und beim zweiten war es extrem. Da haben die echt ein paar mehr ausgetauscht auch. Und danach sind die dann irgendwie dazu übergegangen, das insgesamt dann schon so praktisch zu planen für weltweite Releases. Ja, Nintendo hat dann gemerkt, okay, es ist zwar cool, wenn wir für Japan spezifische Sachen dann machen, aber sobald dieses Spiel dann im Westen rauskommt und wir Professor Layton 1 nur so machen können, indem wir die besten Rätsel aus Teil 1 und Teil 2 den japanischen nehmen und zusammenführen, da bist du ja wahnsinnig bei. Ne? Und dann wartest du 3 oder 4 Jahre für eine westliche Umsetzung. Da wollen sie dann besser dran. Und ich habe jetzt den vierten noch nicht angefangen. Also Professor Layton and the Last Spectre, was ein Prequel ist, gegenüber den ersten 3 Teilen, der dann eben vorspielt, wie Professor Layton Luke kennenlernt und was alles damit auf sich zu tun hat. Der 5. Mask of Miracle, ich glaube, setzt er auch dann storymäßig dort an, wo... Ja, das ist die zweite Trilogie. Also es fängt dann praktisch danach dann an. Und da gibt es auch einen neuen Bösewicht, der dummerweise schon, weil der im Film schon eigentlich. Wollte ich gerade sagen, der war ja praktisch, wer den Film gesehen hat, die. Professor Layton und die ewige Diva. Ewige Diva, genau. Channel Diva. Da tritt eine Person auf und alle Leute, die mit uns zusammen auch damals im Kino geguckt haben, waren auch ziemlich verwirrt, woher Descole eigentlich kommt. Und der tritt erst im vierten Teil, also in der neuen Trilogie sozusagen auf. Ja, man spoilert sich damit eine kleine Überraschung, aber man weiß nicht genau die Beweggründe, auch selbst wenn man den Film geguckt hat, wer dieser Charakter ist. Und ich glaube, das kann man auch selber herausfinden. Aber da hat man auch wirklich dann gesehen, dass dadurch, dass ein Film noch kam, der auch super, super aufwendig gemacht ist, auch super lokalisiert ist im Deutschen und echt schön geworden ist, dass so eine Serie dann praktisch sowas noch zusätzlich abfällt. Dann gibt es noch eine Manga-Serie und... Absolut, also das ist eine der Serien, wo ich mich über eine Anime-Verfilmung, eine Comic-Verfilmung, die hat sich ja perfekt angeboten für einen Layton. Ne? Und auch wenn der Layton-Film selber natürlich ein bisschen Zugeständnisse der Spielstruktur dann dort macht, ne? Wenn ja, du siehst, dass Layton und Luke dann auf einem Dampfer sind und dann auf einmal dann so, oh, und jetzt habt ihr so viel Zeit, diese Rätsel zu lösen und das ein bisschen so an den Haaren herbeigezogen, wie es funktioniert. Aber ich fand den Film sehr, sehr schick. Ich habe ihn zu Hause auch auf Blu-ray. Wir hatten ihn ja gemeinsam geguckt damals bei der Nintendo-Vorstellung. Und ein weiterer Animationsfilm, glaube ich, wird kommen. Irgendwann. Und es ist sogar ein Realfilm geplant. Mal sehen, wann Takashi Miike durch ist. Takashi Miike, ja. Sehr gut. Layton the Killer. Neben den großen DS-Zampanos, wie es so Hotel Dusk und Layton und Phoenix Wright, ist ein paar kleinere Sachen, die ich gerne reinwerfen würde, die nicht so viele Leute kennen. Touch Detective. Es gibt Teil 1 und Teil 2,5 sozusagen. Hast du Touch Detective mal gesehen? Ja, den ersten Teil habe ich gespielt und habe ich den zweiten gespielt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist auf jeden Fall auch schon wieder so Richtung Point and Click mit der Geisterstory auch, war das? Ja, eines der schrägsten Grafik-Adventures, die ich gespielt habe. Ein bisschen so wie Grim Fandango in anders. Ich glaube, die Figur erinnerte mich immer ein bisschen an Emily the Strange oder so irgendwas. Oder an irgendwie sowas. Das auch, ja. Richtung. Also du Hauptdarstellerin ist der Touch Detective, ein kleines Mädel, was ich glaube von seinen Eltern geerbt hat, ein großes Haus mit einem Butler. Und da gibt es verschiedene Detektivaufträge, die du bekommst und lösen musst. Und jedes Touch Detective-Spiel hat 5 bis 6 Aufträge. Ich will jetzt nicht wirklich konkret in die Story gehen, weil das ist relativ unwichtig, auch vor allem, wie es dann im Spiel dargestellt wird, weil die ist da nur so Mittel zum Zweck. Es ist nämlich alles super duper schräg. Na, da sind Aliens mit dabei und Vampire und Leute, die irgendwie Maiskolben klauen. Und war da irgendwas, wo man im Kinos und irgendwas mit einem Filmprojektor oder so irgendwas machen muss bei so einer Vorstellung? Kann auch sein. Es ist ein bisschen her, deshalb so die spezifischen Details weiß ich jetzt nicht mehr von den einzelnen Rätseln. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass du, wenn ich Grim Fandango jetzt erwähne, das ist natürlich eines der Highlights aus dem LucasArts Katalog. So gut wie Grim Fandango sind die Touch Detective-Spiele natürlich nicht. Aber die Schrägheit, die du teilweise dort gesehen hast, durch visuelle Sachen, Charaktere, also es sind teilweise Leute wirklich, die sehen aus dann eben wie so ein Maiskolben und eine Tomate und was auch immer. War das nicht so, dass irgendjemand die Träume klaut von irgendjemandem oder irgend so ein Kram? Es kann das sein. Warte mal, ich lese mal vor, was ich mir aufgeschrieben habe, weil das ergibt dann mehr Sinn. Also, sehr schräges Grafik-Adventure im Tim Burton Nightmare Before Christmas Look. Ah, sehr gut. Also es hat dieses Tim Burton-eske vom Look her. Ja. Dann dort Story und Charaktere sind auch extrem entrückt. Du hast den Vampir-Butler Cromwell und Fungi. Ah, Fungi gab's da. Dein Sidekick ist ein Pilz. Ein Pilz, oh. Ein Pilz, der mit dir läuft, ja. Man trifft unter anderem auch Papageienmenschen, Aliens und Maiskolbenmeisterdiebe. Hauptdarstellerin Mackenzie will der Great Detective Society angehören. Das ist also das übergreifende Thema. Da gibt es die große Vereinigung der großen Detektive und Kenzie, die Hauptdarstellerin, wird ihre Lizenz sozusagen machen. Manchmal muss man wegen der etwas schrägen Natur um die Ecke denken. Habe ich hier notiert. Und das stimmt auf jeden Fall. Dadurch, dass im Spiel alle Rätsel und Figuren so schräg sind, der Groschen muss ein bisschen gedrückt werden, damit er fällt. Ne? Man muss ein bisschen so zur Seite geschoben werden, weil das ist schon sehr verschroben, manche Lösungen. Es ist jetzt nicht knackig schwer, dass du irgendwo nicht weiterkommst, aber manchmal musst du schon ein bisschen sehr probieren und um die Ecke denken. Ich glaube, das mit dem Probieren, da erinnere ich mich auch noch dran, wo ich das gerade mit dem Kino, da muss man irgendwie, um den Filmprojektor irgendwas auszulösen, musste man da auch die Knöpfe drücken und die Rätsel waren halt nicht so logisch, wie sie jetzt bei Hotel Dusk oder bei anderen Sachen sind, sondern eher Trial und dann guck, was dabei rauskommt. Ja, also manchmal eben, also logisch in sich sind sie, glaube ich, schon, aber dadurch, dass du an manchen Stellen viele Optionen hast, dass du noch an andere Orten gehen kannst und andere Items ansetzen kannst, ist es manchmal nicht so direkt ersichtlich und hast ein bisschen unnötiges Backtracking zwischendurch drin. Teil 1 ist ein bisschen kurz, hat 4 Fälle, hast du auch relativ fix durch. Ich glaube, ich habe einen Nachmittag oder eineinhalb dazu gebraucht für ein Wochenende. Teil 2 hat 5 Fälle, ist ein bisschen länger, ist aber ansonsten identisch. Also man sieht es, Teil 2 heißt Touch Detective 2,5. Irgendwo da liegt die Packung rum. Ich habe den ersten jetzt hier nicht mitgebracht. Genau. Ne? Man sieht hier darauf auf der Packung, dass eben nicht nur die 2, sondern das Halb nochmal mit dazu. Ich glaube, weil viele sich beschwert haben, dass der erste Teil so wenig Content hatte, haben sie jetzt halb so viel Content nochmal mehr dazu gepackt mit 5 Fällen. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn beide Spiele so zu einem zusammengefasst worden wären, auch wenn die eine leicht andere übergreifende Story haben, das aber so zusammen ein schönes und nettes Spiel aus. Mhm. Ne? Wenn man die günstig bekommen hören, ich hatte echt meinen Spaß dran und das ist so ein schönes setz dich Sonntagnachmittag mit dem DS in deine Couch, ne? Trinken Tee oder was auch immer, entspannt dich zurücklegen und einfach mal ein bisschen puzzeln und Spaß haben. Ja, der Stil ist auch echt schön gelungen. Also es ist auch wieder dieser Comic-Look und das Tim Burton, das hat es echt ganz gut getroffen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Halt nicht so düstern. Ein weiteres Spiel auf dem Nintendo DS rausgekommen, 23. September 2008 in den USA und 6. Februar 2009 hier, ist Time Hollow. Time Hollow ist der inoffizielle Nachfolger zu einem meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation 2, Shadow of Memories. Hattest du das Original mal gespielt? Das Original habe ich gespielt, aber den Teil habe ich leider nicht gespielt. Davon hattest du mir damals erzählt, als du dir, glaube ich, geholt hattest oder als du es gekriegt hast, Time Hollow. Aber da bin ich nie zugekommen, das zu spielen. Hörte sich aber super interessant an. Genau, ich gehe mal kurz die Punkte durch und erzähle ein bisschen was dazu. Also Nachfolgespiel Shadow of Memories, gleiche Macht. Entwicklerin Junko Kawano, die auch hier eben dafür das Spiel verantwortlich war. Wie in Shadow of Memories ist auch hier ein Zeitreiseplot im Mittelpunkt. Ne? Du spielst einen Jugendlichen, der bekommt einen Zeitstift oder so einen Timepen in die Hand gedrückt. Und was der machen kann, mit diesem Stift kann er zu Locations hingehen und Zeitportale in die Luft malen. Ja? Und durch diese Zeitportale kann er entweder durchgehen in eine andere Zeitperiode oder kann da durchgreifen und Sachen aus anderen Zeitperioden rausnehmen. Verglichen mit Shadow of Memories ist alles nicht ganz so super düster. Alleine durch die Grafik, die ist natürlich sehr, sehr aktuell anime-mäßig. Ne? Es könnte auch eine Anime-Serie sein mit so hübschen Jungen und hübschen Mädels, die da herumlaufen. Der Plot ist auch nicht ganz so super duper spannend, fand ich. Es ist zwar Zeitreise finde ich immer geil. Hier hast du noch einen verrückten Typen, der durch die Zeit reist und versucht, deine Existenz auszulöschen. Die Rätsel waren okay, ne? Die Story auch ganz nett, hat mich aber insgesamt nicht so gepackt wie Shadow of Memories. Also da fehlte noch einiges sozusagen, um da ranzukommen. Wer Shadow of Memories mochte, kann sich das mal angucken. Es ist aber kein Muss. Um das Spiel hatten wir hier sonst noch was? Hollow Pen, Zeitportale. Ein möchtegern dramatischer Plot mit Wettrennen, um die eigene Existenz zu bewahren. Vom Ton her nicht ganz so intensiv wie Shadow, aber sehr anime-lastig. Trotz komplizierten Plot leider wenig Spielraum für alternative Enden. Gibt es nicht. Ne? Und es ist eine kleine, nette Visual Novel. Muss man nicht unbedingt in jeder Sammlung haben. Auch ein kleines Teil für den DS ist relativ zeitnah zu Time Hollow rausgekommen. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich Time Hollow vor dem Einschlafen gespielt habe. Ja? Ich habe dann also nachts im Bett gelegen und habe gesagt, okay, eine Stunde hast du noch, spielst ein bisschen Time Hollow. Und habe ich dann so nach ein, zwei Wochen durchgekriegt und dann mir noch ein Adventure geholt. Das hieß Theresia. Dear Emil. Achso, ich dachte, das heißt Theresa, heißt das? Nee, es ist ein I noch dazwischen. Da ist noch eins, hat sich da reingemogelt. Also es ist nicht Theresa, sondern Theresia. Ah, und Theresia. So, jetzt sehe ich das. Gibt es, glaube ich, nur als US-Version. Ich muss dir vorstellen, ich spiele Time Hollow durch und sage, oh, ich habe noch ein bisschen Zeit, packen wir das mit rein. Ich packe es rein und ich scheiß mir fast in die Hosen, weil es so super gruselig ist. Theresia ist mehr eine Horror-Novel. Ohne Erinnerung bist du in einem Kerker, wo Leichen und Blut und alles um dich drum herum liegt. und du musst starten. Ist das aus der Ego-Perspektive? Ja, aus der Ego-Perspektive. Du kannst auch egomäßig durch Gänge rumlaufen. Du spielst ein Mädel am Anfang, die natürlich klassisch aufwacht. Ne? Ich habe keine Erinnerung, was ist hier los? Und befindet sich in einem Kerker eben drin und alles drumherum ist wirklich, da sind Leichenberge, da, sonst ist da am Anfang niemand. Ne? Und du kannst dich dann eben umgucken, aber die Atmosphäre, die damit geschaffen wird, du siehst aus der Ego-Perspektive, du kannst Point-and-Click-mäßig sehr, sehr klassische Sachen auswählen, zusammen machen, viel natürlich über Texte dargestellt. Du hast eine 3D-Engine, wenn du dich durch die Räume bewegst, ein bisschen wie so diese Dungeon-Crawler-RPGs. Hört sich an wie Dimension The Ward irgendwie ein bisschen in der Richtung. Ein bisschen, aber nicht so aufwendig wie Dimension jetzt. Das war ja mehr so richtiges Survival-Horror-Game. Ja. Das ist jetzt so weniger Survival-Horror als mehr Survival-Adventure. Ich habe das auch nicht durchgespielt bisher. Ich muss das irgendwann nochmal angehen lassen. Mich hat aber dieser Wechsel, dieser tonliche Wechsel von Time Hollow, was schon eine nette Spannung hatte, aber eben so Anime-Atmosphäre war, zu einem wirklich Spiel, was mich verstört hat zu Beginn. Ne? Also das ist so eins, wo du einstellst, du kriegst auf einmal so das Bild zerreißt und schräge Töne hörst du und alles drum und dran. Das hat für ein Horror-Adventure echt eine echt dichte Atmosphäre. Vom Spiel her hat es mich aber nicht so gefesselt, dass ich lange dran geblieben bin. Das ist komisch, weil so viele Leute auch immer meinen, wenn so ein Spiel wie Resident Evil rauskommt, so, wenn man es auf dem Handheld spielt, da kann man sich ja nicht gruseln und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass es funktioniert, je nachdem, wo man spielt. Wenn man jetzt irgendwie abends im Bett oder so irgendwie spielt, im Dunkeln und dann irgendwie sich voll drauf einlässt, weil das ist immer eine wichtige Komponente, dass man wirklich in diese Spiele so reingezogen wird. Ja, also manche Sachen, ich bin auch eher Proponent davon, sowas an der großen Konsole zu spielen, wenn es so ein Horror-Game ist. Bestes Beispiel sowas wie Silent Hill Origins, wovon es eine PSP und eine PS2-Fassung gibt. Ne? Und das unterwegs im Bus zu spielen, hat auf einfach nicht den gleichen Effekt, als wenn du das zu Hause am großen Fernseher abends dann oder nachts spielst. Aber bei dem hier, selbst wenn du dann irgendwo im Bett gewohnt bist zu spielen, dann verfehlen diese Spiele den Effekt nicht. Ein anderes Spiel, worauf wir zu sprechen kommen werden, was ich jetzt mir gekauft habe und eine der nächsten Visual Novels sein wird, die ich angeben werde, hier gerade die Vita in der Hand, ist Corpse Party, was rausgekommen ist. Und das Spiel ist auch Visual Novel, Grafik-Adventure im Look eines 16-Bit-RPGs, was aber eben dafür prädestiniert ist, dass man das alleine an dunklen Stellen spielen kann. Ich habe gehört, viele Leute empfehlen, man darf das nur mit Kopfhörern spielen, weil die ganzen Dialoge, die dort sind auf Japanisch aufgenommen, wurden aber so aufgenommen, dass sich's anhört, als ob jemand in dein Ohr flüstert. Ja, und das finde ich zum Beispiel, das kannst du nicht am großen Fernseher machen, wenn du dann dort vor deiner Anlage sitzt. Für sowas ist ein Handheld-Horror-Game echt gut geeignet. Du bist wie du bist und du lebst in deiner eigenen Welt. Genauso geht's auch mir, jeder muss das tun, was immer er für richtig hält. Wir sind niemals gleich, auf der Suche gehen wir oft andere Wege dorthin, wo die Zukunft wohnt, und wir finden dann, was wichtig ist, und alles macht Sinn. Und wenn es mal dunkle Tage gibt, und wenn man den Weg vor sich nicht mehr sieht, dann warte. Kann noch heute niemand sagen, wir gehen weiter und du lässt mich nicht los. Dein Flüstern am Ohr sagt mir die Richtung, wir tasten uns vor auf schwankenden Inseln, doch auch die längste Nacht geht vor. Ich habe mir noch aufgeschrieben, das habe ich ja noch nicht gespielt, aber das ist dein Forte, weil du die Vorgänge da alle gespielt hast. Detective Conan, die Mirapolis-Ermittlung. Ja, die Mirapoli-Ermittlung. Da habe ich echt drauf gehofft, dass so ein Spiel mal übersetzt wird. Und leider ist das wirklich das Schwächste von allen Titeln. Ich habe alle PS1-Spiele gespielt, ich habe das für die PS2 gespielt. Und die Spiele sind eigentlich richtig, richtig gut. Die alten Spiele auf der PS1 man spielt halt Detective Conan und muss halt Fälle lösen, und das ist auch noch eher im klassischen Stil, wie Visual Novels sind. Du hast halt wirklich Standbilder oder mit wenig Animation und klickst dich halt von Ort zu Ort über Menü und musst dann da Fälle lösen, indem du Sachen kombinierst. Und die sind teilweise echt sehr, sehr schwer und musst wirklich darauf achten, was die Leute sagen, und das bringt einfach total Spaß. Aber die Mirapolis Entführung oder wie war das jetzt? Ja, ich will auch immer Miracoli sagen, aber es ist die Mirapolis echt Ermittlung. Einfach nicht gut, nicht gut. Die haben probiert da, man fährt jetzt auch wieder wie in dem PS2-Teil mit dem Skateboard rum von den verschiedenen Locations, und das ist halt wirklich eher dann wie ein 3D-Spiel oder alles in 3D gestaltet, aber die Wii-Version ist einfach echt nicht gut. Die Geschichte ist nicht gut, der Fall ist nicht spannend, dieses System, wie man Sachen miteinander kombiniert, ist einfach nicht gut gelungen, und es ist so schade, dass die PS2-Version nicht rausgekommen ist, weil gerade als der Anime auch ziemlich erfolgreich war, auch jetzt in Deutschland oder so, wäre das optimal gewesen, weil man da wirklich ganz schön am Rumknobeln ist an einigen Stellen, und es ist auch sehr, sehr dialoglastig, mit den original japanischen Stimmen ist es auch, im Deutschen ist es auch damit, und das ist echt eigentlich eine gute Serie, aber die Wii-Version kann ich wirklich keinem empfehlen. Gut, dass ich mir die gekauft habe vor einiger Zeit. Für ein Apple und ein Ei. Aber ich bin auch großer Fan von Detective Conan, kann man aber, glaube ich, ermitteln, wenn man so Adventures oder sowas mag. Ich habe x-fach Folgen von der Serie mir angeguckt und auch einige der Mangas gelesen, und die Grundidee eben als junger Nachwuchsdetektiv mit, über den Plot brauchen wir jetzt nicht in die Details reinzugehen, durch das Gift wieder geschrumpft auf die Größe eines Kindes und so weiter und so fort. Aber das hätte eigentlich immer einen guten Hintergrund meines Erachtens für die Adventures dann geboten, und ich war da auch immer ein bisschen neidisch, da du die natürlich auf Japanisch spielen kannst und ich nicht. Gute ist, weil, wie man es aus der Serie kennt, die Morde sind halt immer irgendwie mit irgendwelchen Tricks verbunden. Also irgendwie hat der Mörder irgendwie rumgetrickst und hat entweder das geschafft, den Raum hinterrücks zu schließen, und man weiß nicht, wie er es gemacht hat, und diese ganzen Sachen halt selber zu erforschen, und das dauert auch wirklich. Du musst dir echt den Arsch absuchen, das Spiel macht das nicht für dich. Und also ich kann jetzt nur von der PS2 und von den PlayStation-Spielen reden, aber das bringt richtig, richtig Spaß, da auch Sachen zu knobeln und irgendwie rauszukriegen, welche Elemente, so ähnlich wie bei Cluedo. Es war halt der und der in dem und dem Raum mit der und der Waffe. Wie hat das gemacht? Und das muss man alles rauskriegen und miteinander kombinieren. Sehr, sehr, sehr geil, aber auch sehr, sehr textlastig beziehungsweise sprachlastig. Ja, es wäre interessant zu sehen, wie das funktioniert, weil wenn du von der Serie das herkennst, natürlich viele Fälle dann auf eine Folge gemacht, und da ist der Spannungsbogen eben immer so, es kommt irgendwann die Stelle in der Folge, wo Conan dann sagt, ach so ist das. Ne? Mhm. Und dann musst du als Zuschauer natürlich, selbst wenn du deine Ideen hattest, wer der Mörder oder wer der Täter dann sein kann, erst beim Auflösen des Falls, ne? Wenn dann erklärt, okay, und sie haben dann das, das und das und das, bei der Beweisführung bekommst du das. Und hier musst du natürlich das nach vorne legen. Gibt es auch immer noch diese Beweisführung, macht man die dann auch noch im Spiel? Ja, ja, die machst du auch. Du suchst halt die verschiedenen Elemente zusammen und musst die dann kombinieren, musst dann praktisch die richtigen Sachen an die richtige Stelle tun. Okay, also ein bisschen Phoenix Wright-ig dann sozusagen, seine Sachen zusammensuchen und dann... Echt sehr, sehr geil gemacht. Also wie gesagt, jetzt PS2-Teil hat, glaube ich, auch, lass mich lügen, irgendwie auch schon an die fast 20 Stunden oder so gedauert mit den ganzen Dialogen zwischendurch. Und das ist halt ein sehr, sehr umfangreicher Fall dann auch. Kann man vielleicht auch in 10 oder 15 Stunden lösen, je nachdem, ob man jetzt alles wirklich ergründet. Und da gibt es auch ganz viele Elemente, so ähnlich wie bei Another Code R, was halt dazu beiträgt, einfach einen in diese Welt reinzuziehen. Die anderen Charaktere auch, das ist echt sehr, sehr gut gelungen. Ja, schade. Also mit dem Retail haben sie es echt verbockt. Hey, Bumba! In Sachen japanische Games habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben, das hattest du auch nochmal für eine Top 5 dann mit uns angespielt, auch ein Spiel, wo ich sehr viel Interesse hatte, aber leider nur, dass es japanisch dann gibt. 428, 428, Fusa Sarita Shibuya De. Ja, rausgekommen in Japan 4. Dezember 2008 für die Wii und 3. September 2009 auf der PlayStation 3. Ich glaube, die PS3-Fassung hast du dir angeguckt. Ja, genau. Ich habe mir die PS3-Fassung geholt, weil wir es auch capture mussten, weil die besser aussieht und vom Spielprinzip halt gleich ist. Fängt an, also das ist eine richtige Visual Novel ohne irgendwie Schnickschnack. Man hat nur Text, reale Standbilder von Shibuya, der ganzen Umgebung, und es fängt an mit einer Entführung. Man sieht halt eine entführte Person in einem Wagen liegen und steigt dann ein mit zwei Charakteren, zwischen denen man hin und her wechseln kann. Und insgesamt sind das 5 Charaktere, und in Shibuya ist halt was Schlimmes passiert. Man ist halt in dem Stadtteil von Tokio eingeschlossen sozusagen. Und man hat eigentlich nur Texte und liest, sieht dann verschiedene Sachen, die passieren, und hat am Ende die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Sachen zu wählen, wie die Story für einen selber weitergehen soll. Dadurch entwickelt sich die Geschichte auch unterschiedlich. Also man kann zu Dead Ends kommen, wo einfach die Geschichte nicht weitergeht und man mit dem anderen Charakter weiterspielen muss. Und dadurch ergeben sich einfach so viele Möglichkeiten. Man kann auch, wenn man was verkackt hat, kann man auch wieder zurückspringen in der Zeit. Es gibt verschiedene Zeitlinien sozusagen, die man per Menü aufrufen kann. Und kann dann immer wieder zurückgehen am Punkt, wo man meint, versagt zu haben und von da aus nochmal eine andere Richtung spielen. Und als ich das gecaptured habe, waren wirklich schon so viele unterschiedliche Sachen und Fehler, die ich gemacht habe, wo man wirklich aufpassen muss, was da passiert, was auch in den Texten drin steht. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, wie könnte die Geschichte weitergehen, wenn ich so und so agiere. Es ist sehr, sehr geil, sehr intensiv gemacht, auch durch eine gute Vertonung. Nee, Vertonung gar nicht. Quatsch, was erzähle ich denn da? Na gut, also Soundkulisse. Die Soundkulisse ist das gewesen, die einen da richtig... Ich glaube, es ist ja auch von Chunsoft und die haben es natürlich auch wieder unter ihrem Sound-Novel-Label rausgebracht. Und für so ein Throwback eben, also an dem Spiel haben eben auch Leute eben wie Yuji Horii und wie ist der andere, Koichi Nakamura mitgearbeitet, die zusammen auch an Portopia schon mitentwickelt haben. Also ist es von den Urvätern des Genres gewesen und hat auch als eines der wenigen Spiele in der Richtung auch bei der Famitsu zum Beispiel den perfekten Score bekommen mit 40 von 40 Punkten. Ja, also mittlerweile ist es sehr inflationär. Ist nichts mehr wert. Nee, aber zu der Zeit war das auf jeden Fall eine ziemliche Überraschung. Das hat mich auch mal total gereizt. Ich wollte nur die Wii-Version nicht haben und dachte dann so, okay, dann hatte ich mir irgendwann die PS3-Version geholt. Es ist schade, dass sowas nicht umgesetzt wird. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das jetzt jedermanns Sache ist. Also dieses mit den Fällen lösen und du hast, wie gesagt, nachher 5 Charaktere, zwischen denen du hin und her springst immer. Das ist echt sehr, sehr cool gemacht. Ja, also mich wundert es nicht, dass es jetzt nicht umgesetzt wurde, eben durch die Thematik, die natürlich sehr, sehr japanozentrisch mit Shibuya ist und wo alles eben auch auf reale Optik und alles dann gemacht ist. Spricht natürlich nichts, ob der Titel gut ist oder schlecht. Ich hätte super viel Bock drauf, aber ich bin da auch prädestiniert dann dafür. Aber ich glaube, viele Leute würden es einfach liegen lassen, einfach durch die Thematik und die Art der Präsentation. Am 16. November 2010 in den USA rausgekommen und von mir vor ein paar Monaten endlich dann durchgespielt nach langer Zeit auf dem Nintendo DS. Nein. Also nicht auf Deutsch, sondern 999, würdest du auf Deutsch sagen. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Ich habe das Spiel schon mal häufiger in diversen Podcasts und Videos erwähnt, weil ich gerade da eben parallel dabei war, es da zu spielen. Ich muss sagen, von den neueren Visual Novels ist es einer der spannendsten und interessantesten Vertreter. Auch wenn ich mit ein paar Gameplay-Sachen, die drin waren, mich nicht ganz so anfreunden konnte. Mhm. Willst du kurz mal erklären, worum es geht? Ja, man wacht als Hauptcharakter, dann ist es nicht der Hauptcharakter, wie soll man es sagen? Natürlich. Als ein Charakter dieser 9 Persons. Also im Titel steht es ja schon drin, ne? 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, diese 9 Persons, man ist einer von denen, ein junger Mann. Genau, man wacht auf in einer Kabine eines Luxusliners und das Wasser steht einem sozusagen bis zum Hals schon am Bullauge und man muss probieren, aus dem Raum, in dem man eingeschlossen ist, rauszukommen. Und danach stellt man fest, dass halt verschiedene Räume mit Zahlen markiert sind und man probiert eigentlich rauszufinden, was so wirklich da passiert ist. Ja, also wir verraten da nicht zu viel, weil das ja direkt am Anfang dann gleich gezeigt wird. Im Endeffekt ist 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors eine Visual Novel gemischt mit Saw. So wollte ich gerade sagen, aber ich wollte es nicht. Dadurch, dass es eben so weit am Anfang passiert, glaube ich, spoilern wir dann eben noch nichts. Und man muss es eigentlich dann erwähnen, weil das macht dann auch klar, was für eine Art Spiel von ist. Also mit Saw und zusammengemischt mit eher was, das kenne ich mehr von so Browserspielen. Du kennst so diese Escape the Room Flash Games. Mhm. Ne, das ist, glaube ich, auch in Japan sehr, sehr beliebt, wo du dann eine Webseite lädst zum Beispiel, ne, und dann bist du in einem Raum drin und musst dir angucken, wie kommst du aus diesem Raum raus. Und spielerisch ist 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors eigentlich so ein Escape the Room Spiel, alles verpackt aber eben mit so einer Saw-mäßigen Geschichte, wo diese 9 Personen sich auf dem Boot befinden und 9 Stunden haben, um dieses Boot zu verlassen, was am Sinken ist, und wenn sie es nicht schaffen, werden sie eben ertrinken. Der Weg in die Freiheit führte aber eben dadurch, dass ein Mastermind die alle zusammengebracht hat und die auch über Monitore dann verfolgt, so richtig Saw-mäßig, ne, hat dann anstatt so einer Clownsmaske oder so eine Gasmaske sozusagen auf, damit man den Täter dort nicht sehen kann, hängt damit zusammen dieses, ich glaube, Nonary Game wurde es genannt. Ne? Du hast Türen, 9 verschiedene Türen im ganzen Schiff, die gehen von 1 bis 9. Und durch diese Tür durchgehen, musst du von den 9 Personen, müssen immer eine gewisse Anzahl zusammen durchgehen. Jede der Figuren hat eine Nummer, die auf einem Armband draufsteht, und du musst so ein bisschen Basic-Mathematik sozusagen machen. Im Grunde bedeutet es, du hast die Tür mit der 5, deshalb musst du die Charaktere nehmen, ich schmeiß das jetzt einfach so als Beispiel an, das muss mathematisch nicht stimmen, die 3, die 4 und die 7 haben, weil das ergibt dann die Zahl, auf die man kommen will, die können durch diese Tür 1 durchgehen. Wenn es das mathematische Problem funktioniert, dann können sie da durchgehen und alles ist gut. Wenn sie aber die Mathematik nicht richtig machen, explodiert eine Bombe, die in dem Körper dann drin ist, und die sterben. Das heißt also, es beginnt so ein Katz-und-Maus-Spiel mit, okay, wer kann durch welche Tür und wer muss mit wem dorthin gehen und was bedeutet die Implikation, wenn jemand stirbt, können überhaupt noch alle durchgehen und so weiter. Es klingt jetzt komplexer, als es ist, weil es wird relativ deutlich im Spiel erklärt, finde ich. Ich finde das ganz schön schwierig, das Spiel. Also ich habe da, gut, vielleicht lag es dann auch vielleicht an, ja, das Zählen wird dir ja zum Glück abgenommen, dass die Mathematik selber sehr viel durch die Story, wie sie sich dort wandelt. Du musst sehr selten selbst rechnen. Es sei denn bei den Rätseln, wo man ganz gerne mal rechnen muss. Bei den Rätseln schon, ja. Also die Rätsel sind auch echt happig, finde ich. Und da sitzt man auch ganz schön lange dran. Und das Spiel hat wirklich, ich glaube, ich habe es 3-mal durchgespielt, bis ich auch nur ein annehmbares Ende zu sehen gekriegt habe. Sonst habe ich immer nur ein schlechtes Ende zu sehen gekriegt. Ich habe 5-mal durchgespielt, immer noch kein Ende, kein richtiges. Die Rätsel sind manchmal doch relativ knackig, ja. Ne? Und das Spiel ist darauf aufgebaut, du hast ungefähr so 6, 7 verschiedene Enden, die du dir angucken kannst. Und wenn du ein Ende dann gesehen hast, das passiert am Ende, da sind alle gestorben, da ist das passiert und so weiter und so fort, dann merkt sich das Spiel, ne? Und du kannst sozusagen beim nächsten Durchlauf die Entscheidungen, die an manchen Stellen getroffen sind, und es sind wirklich primär eigentlich nur Entscheidungen. Ne? Mhm. Du hast zwischendurch zwar Puzzles, die du machst, aber im Grunde liest du die Geschichte und dann gehst du durch die linke oder die rechte Tür, ne? Oder machst du C und gehst komplett zurück. Also diese Entscheidungen, die kannst du nochmal neu treffen, die führen im besten Fall zu einem neuen Ende. Aber man wundert sich, irgendwie sind die Abzweigungen anscheinend so, dass sie teilweise auch immer zum selben Ende hinführen, wo ich dann dachte, hey, ich habe doch jetzt was ganz anderes gemacht, warum zum Teufel? Das ist das, was mich dann genervt hat. Ich habe eben, mir fehlen noch 1, 2 Enden und ich weiß eigentlich immer noch nichts vom Plot. Das ist das Problem. So die Grundideen, die werden dir klar beim ersten durchgehen, und ich hatte ein negatives Ende beim ersten. Ne? Submarine Ending, glaube ich, hieß es. Okay, ja, ich glaube, das ist aber auch schwierig. Wer das durchspielt, das Spiel, und gleich ein gutes Ende hat, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Kann man, glaube ich, auch nicht schaffen, weil, glaube ich, einige Sachen so Vorkenntnisse ein bisschen brauchen, damit du die richtige Entscheidung an der richtigen Stelle triffst, weil du weißt, oh, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, dann passiert das, also lassen wir das mal lieber. Oder mit den Charakteren hängt das dann noch zusammen. Im besten Fall spielst du alle Enden durch und bekommst immer andere Seiten des Puzzles präsentiert, dass du in deinem Kopf lösen musst. Wer hat die Leute entführt? Warum sind sie dort? Gibt es eine Verbindung zwischen diesen ganzen Personen? Was ist mit Junpei, dem Hauptcharakter, und seiner hier Jugendfreundin, die da auch eine der Charaktere ist. Was ist die Beziehung zwischen den beiden? Was passiert da? Was macht der Gasmann dort? Und wann bringt er die Heizkostenabrechnung? Also das sind die Fragen, die sich dann beantworten sollen, jedes Mal, wenn du dann so einen Durchlauf machst. Und das Problem ist es eben, auch wenn du den Text vorspulen kannst, ne, wenn du das einmal durchgespielt hast, du musst die gleichen Rätsel nochmal lösen. Wenn du dann das Spiel anfängst, muss ich wieder rausfinden, okay, da ist ein Koffer, ich muss die Kombination wieder rausdenken. Auch wenn du sie kennst, ist das so. Wie den Spiegel abhängen. Genau, du springst dann quasi durch, wie so ein Zirkuspferd, ne? Springst du dann irgendwie dann da herum und machst da deine Übung, um dann wieder zu der Stelle zu kommen, ob du die Entscheidung dort machst. Nur du weißt dann noch nicht, war das jetzt richtig, dort die Entscheidung anders zu machen, weil irgendwann führen manche Sachen zum gleichen Ende. Ne? Und es gibt auch manche Enden, die sind gar keine Enden. Ne? Also, da ist eins, wo ich dann, okay, ich habe den 4. Anlauf gemacht, jetzt habe ich da knapp 1 Stunde 20 gespielt und es hört einfach auf. Und es gibt mir so ein Fake-Ende und sagt, nee, jetzt spielst du nochmal durch. Ja? Und ich sagte, aber ich weiß gar nicht mehr, an welcher Entscheidung ich was anderes machen sollte. Und dann habe ich es erstmal liegen gelassen. Das war echt der Mega-Hype-Titel letztes Jahr. Ja, man sieht es zum Beispiel im Maniac-Forum, wo wir dann natürlich dann unterwegs sind. Das ist wieder typisch für so Fans von Nischentiteln, wenn sie auf ein Spiel kommen, was denen gut gefällt, dann wird es natürlich auch sehr groß gehypt. Da werden aber auch gerne mal... Es war teilweise auch ausverkauft, das Spiel in den USA. Es war auch ausverkauft. Das finde ich aber auch sehr gut, dass mit so einem Spiel, von dem es übrigens auch eine, fällt mir eine Demo gab, die man online direkt im Webbrowser anklicken kann. Ja, wenn es die noch gibt, werde ich die hier nochmal verlinkt haben im Artikel. Aber es hatte gutes Word of Mouth. In den Foren haben die Leute sich eben so die Ohren fusselig geredet und gesagt, hey, das musst du dir angucken, musst du machen. Und dadurch hat sich zum Geheimtippstatus eben zu einem gut verkauften Titel dann entwickelt. Der Nachfolger ist, glaube ich, jetzt auch angekündigt für die für den westlichen Markt. Der ist schon raus auf Japanisch. In Japan ist er schon raus. Auf dem 3DS, glaube ich, ist er draußen. Ist er auch auf der Vita schon raus? Das, ich glaube, ja. Zero Escape, Virtue's Last Reward. Ja, man sieht schon, in Japan ist Escape dann auch schon im Namen drin. Es ist ja ein Escape the Room Adventure. Wurde jetzt angekündigt als US-Version für den 3DS und für die Vita. 3DS sind wir natürlich ein bisschen gearscht. No? Ja, ist nicht code-free, deswegen Vita-Version. Ich habe auch schon von so vielen Leuten gehört, dass das für die ein Titel wäre, weshalb sie sich eine Vita anschaffen wollen. Das finde ich echt schon krass. Das ist eine Aussage. Also weißt du, das wäre so, als wenn ich sagen würde, oh, ich möchte gerne den neuen Professor Layton spielen, deswegen kaufe ich mir ein 3DS. Ja, aber durch Nische fühlt man sich verbunden. Also ich für solche Art von Spielen wie 999 oder den potenziellen Nachfolger, da würde ich mir gerne Handholz für holen. Ne? Also Handholz. Handholz. Guten Tag, mein Name ist Peter Handholz. Darf ich Sie an die Beke titten? Man kann gern Stellen beziehen und sagen, dafür kaufe ich mir ein Handheld, aber es ist ein cooler Spruch, den man im Internetforum ablässt. Und was ich eben dann durch die Sachen, was ich eben am Titel nicht so gut fand, durch diese ganzen strukturellen Sachen nicht so gut fand, das wird gerne unterschlagen von der Fanbase. Ja, vor allem muss man da auch echt ein bisschen frustresistent sein, was die Rätsel angeht. Während man bei Layton zum Beispiel immer wieder Tipps kriegt oder sich Tipps kaufen kann mit diesen Pika-Rats oder wie die auch immer heißen, und bei dem Spiel halt gar nicht. Da ist man echt auf Gedeih und Verderb dem Rätsel ausgeliefert und kommt dann, weiß ich nicht, dumme Leute kommen dann vielleicht aus dem ersten Raum nicht raus. Was ich sehr gut fand, war die Stimmung eben, die allgemeine Grundstimmung, die Musik. Shinji Hosoe, glaube ich, hat komponiert. Das ist ein Stammkomponist von Sega, der eigentlich dann sehr, sehr viel für, und auch bei F-Zero zum Beispiel, F-Zero GX und sowas da mit komponiert hat, also so ein klassischer Sega-Komponist. Der hat einen echt schönen DS-Score da gemacht, der so schön die Anspannung ein bisschen so anfängt, die eigentlich im Spiel aber ein bisschen weniger vorhanden ist. Das hat mich nämlich ein bisschen gewundert im Spielablauf. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr so mit Time Limits oder mit irgendwelchen so knappen Geschichten, wie am Anfang, dass das Wasser reinkommt in deinen Raum. Ja, hast kein Time Limit in dem Sinne. Im Spiel selber ist alles aber, du kommst in den Raum und hast dann ewig Zeit. Ne? Und es ist schon sehr, sehr gemächlich von Tempo her, und zwischendurch, die Spannung wird eben durch die Grundstimmung nur aufrechterhalten und nicht eben dadurch, dass da spielerisch ein paar Elemente sind. Ich habe da ein bisschen spielerisch mehr erwartet, dass dich da ein bisschen mehr was reinnimmt. Ja, dann wäre ich echt gestorben. Ey, so eine Rätsel dann noch auf Zeitlimit machen, dann kann ich mir gar nicht mehr. Ja, also es müssen nicht nur die Rätsel eben sein, sondern einfach, es hat gute Stimmung erzeugt, dadurch, dass eben alles so leer und die Typen nur bei sich gewesen sind und in ihrer Gedankenwelt und miteinander geredet haben. Aber mir hat so die letzte Konsequenz ein bisschen gefehlt an manchen Sachen. Aber komisch auch wieder, dass, also der Soundtrack ist wirklich treibend und drückend auch, aber das ist halt so eine Anime-Grafik, und dann aber trotzdem düster. Das ist wieder eine lustige Mischung aus den verschiedenen Elementen, so finde ich. Ja, das war eine Sache, die hat mich jetzt ein bisschen abgeturnt vom Nachfolger. Ich hoffe, dass sich das im Spiel dann nicht so dann äußert, aber das Charakterdesign selbst, ich gebe dir mal die Packung kurz hier in die Hand. Wie du schon gesagt hast, anime-mäßig, alles sehr schön, und du hast natürlich auch im ersten Teil ein bisschen übertriebene Charaktere hier und da. Ne? Die sind... Wie bei Phoenix Wright vielleicht manchmal ein bisschen. Ja, aber das fand ich passt tonlich nicht ganz so in die Geschichte rein, die sie erzählen wollen. Ne? Also du fängst an, du bist zwar ein Teenager mit normaler Kleidung und so weiter, aber eine der Charaktere ist so eine Bauchtänzerin, ne? Und die hat über das ganze Spiel ihr Bauchtänzer-Outfit dann an, ne? Oder irgendwie, was weiß ich, ein großer, dicker Typ läuft immer in seinem gelben Anorak herum, auch wenn es brüten heiß dann im Schiff oder sowas dann wäre. Also manche der Charaktere sehen ein bisschen aus, als ob sie unpassend dort wären. Sie sind zwar diese Figur, sie ist die Bauchtänzerin und alles, aber in einem Schiff, wo alles dann untergeht, ne, und so weiter. Ich glaube nicht, dass ich dann so knapp eng leicht bekleidet mit so einem Mini-BH und alles dort herumlaufen würde. Und im Screenshot vom nächsten Teil sahen die noch abstruser aus eben. Und ich weiß nicht, ob die Ernsthaftigkeit der Geschichte dadurch untergraben wird. Aber der Bösewicht, sage ich jetzt mal einfach so lapidar, ist halt schon irgendwie bedrohlich. Also dieser Gasmasken. Der Bösewicht ist schon bedrohlich und es ist eben Saw. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr stark Saw, ohne die Brutalität aber. Ja, aber ist schon halt ein bisschen blutig. Ja, also du hast nicht diese klassischen Situationen. Wir haben ja auch hier Saw, hattest du ja auch nochmal dann gespielt, Saw 2 zum Beispiel für die PlayStation 3 und alles. Das ist natürlich ein anderer Ansatz mit einer ähnlichen Art von Storyablauf und Spielablauf, den du hast. Aber hier ist es nicht eben, dass jeder prädestiniert ist zu sterben und nicht alles ist eben in Todesfallen, wo Leute in zwei gehabt werden. Sowas gibt es auch. Ne, also es gibt doch einiges an Splatter und Tod und Blut und alles. Es wird aber nicht gezeigt im Spiel wirklich, sondern eher durch Soundeffekte, durch Text, durch Leute schauen weg und nehmen es nur mit, wie die anderen Leute schreien und sowas. Ah, da sind echt ein paar What-the-fuck-Momente drin in dem Spiel, auf jeden Fall. Also vor allem bei einigen Enden, wo man sich dann echt fragt, so was zum Teufel ist denn jetzt passiert? Echt schon... Als Fan von Adventures und von Visual Novels sollte man es gespielt haben, finde ich. Man muss sich aber auch im Klaren sein, man muss es mehrfach durchspielen. Und irgendwann am Ende, ich glaube, niemand sollte davor scheuen, wenn das 5 oder 6 Mal durchgespielt hat, dann trotzdem in die Lösung zu gucken, wie er den letzten Lösungsweg hinkriegt. Weil ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, als 1,5 Stunden zu spielen und dann nochmal das gleiche Ende zu sehen, was du gesehen hast. Also wenn man das Punkt für Punkt macht und dann vielleicht die letzten Rätsel oder so dann einfach löst, damit man wenigstens beim Ende dann das Gefühl hat, okay, das habe ich jetzt selber zu Ende gespielt. Sondern einfach nur, weißt du, den Weg, so wenn man jetzt so eine Linien hätte, du musst das und das machen, um da weiterzukommen. So ein System wie bei dem 4-to-8, was ja auch bei anderen Spielen sich dann durchgesetzt. Das ist natürlich dann wesentlich konkreter, dass du sowas sehen kannst. Das gibt es eben nicht bei Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Das wäre da vielleicht ein bisschen. Und ich meine jetzt nicht cheaten oder in Sache in eine Lösung gucken für die Rätsel, weil die sollte man selber lösen und die sind auch jetzt nicht unlösbar. Sondern welche Antworten praktisch zu welchem Event danach führen, meinst du? Ja, genau. Also wenn du schon eine gewisse Anzahl von Enden hast, weil ich glaube, dann kommt der Frust eben auf. Ne? Wenn du das erste Mal das gleiche Ende wieder siehst, obwohl du Entscheidungen anders getroffen hast und denkst, what the fuck, was soll denn das? Jetzt habe ich meine Zeit verbraten, ne? Und ich weiß nicht, welche von den Entscheidungen, die ich anders glaube, welche sollte ich denn dann doch nochmal anders nehmen, damit das dann kommt. Aber ey, schönes Ding, ne? US-Version Code-Free für den DS, funktioniert auch auf dem 3DS. Nachfolger, wie gesagt, wenn er rauskommt, ich habe mir zum Glück eben gerade die Vita geholt, da werde ich auch dementsprechend das dann auf der Vita spielen. Visual Novels selbst natürlich auf PCs. Haben wir vorhin darüber gesprochen, das ist natürlich in Japan sehr, sehr, sehr vorherrschend gewesen. Da findet ein Großteil der Visual Novels und auch der Eroges, der Erotic Games von früher primär auf dem PC statt. Aber es gibt auch noch etliches Zeug auf dem iOS für Handys und auf der Xbox 360 merkwürdigerweise in Japan, die sich da als... Da habe ich mich auch gewundert, aber die ist natürlich auch nicht code-free, die Scheißkiste, dass man sich die mal holen könnte. Nee, leider nicht. Ich habe mir ein paar Demos runtergeladen, um mal reinzugucken, wie sowas ist. Bei der 360 kannst du ja mit dem Japan-Account dann die Demos runterladen und so ein Zeug wie Steins Gate... Das habe ich auch zum Beispiel gesehen. Dann dachte ich so, okay, davon habe ich jetzt auch noch nie was gehört. Lohnt sich vielleicht, aber dann, wie gesagt, halt immer... Es wird, glaube ich, gerade momentan die PC-Version privat übersetzt, wenn ich mich nicht irre, von Steins Gate. Also wenn es soweit ist, wird man sich die PC-Version dann importieren können und dann einen Patch drüber hauen im besten Fall. Es gibt einiges Zeug dran. Ich werde hier in den Shownotes auch nochmal verlinkt haben. Es gibt einen schönen Thread im NeoGAF-Forum, wo sich jemand dann echt viel Mühe gegeben hat, zusammengesetzt hat und dann alles zusammengefasst hat. Was gibt es an offiziellen Novels? Was gibt es an privat übersetzten? Wo kann man sich welche bestellen? Was ist noch in Arbeit? Gibt es ein paar Links zu ein paar kostenlosen Novels? Da ist kurz rausgekommen, was hatte ich mir notiert? Kawata Shuju. Shuju, glaube ich, heißt es. Eine kostenlose Visual Novel, die von 5 Jahren von Fans zusammengebaut wurde mit einem Tool. Die ist jetzt Anfang des Jahres rausgekommen. Soweit ich sehen konnte, hatte die echt gute Production Values und dreht sich darum, dass du irgendwie ein Junge bist, der in einer Schule für körperlich behinderte Kinder landet, weil du ein Herzproblem hast und dort musst du dich dann, was weiß ich, deine wahre Liebe finden oder keine Ahnung. Bisschen so Visual Novel und Dating Sim zusammen. Aber sowas ist dort auch in den Threads mit verbaut und ich werde das nochmal hier verlinken, dass jeder, der Interesse daran hat, sich selber da mal austoben kann. Wir werden natürlich nicht jetzt hier ins Detail groß über PC-Sachen dann reingehen können, weil ich habe da relativ wenig gespielt. Ich noch weniger. Was es angeht, lassen wir mal hier kurz gucken, was haben wir denn hier? Also wegen dem hohen Eroge-Anteil wurde bis dahin nur ein kleiner Teil offiziell lokalisiert. Ja, das ist klar, ne? Viele Erotic Games sind natürlich nicht prädestiniert dafür, aus den Kellern in Japan hier in die Spieleregale in den USA da sind auch teilweise thematische Sachen drin, die man, glaube ich, im Ausland nicht so wirklich verstehen möchte. Ja, es ist eine sehr, sehr, sehr spezielle Klientel. Ne? Ich werde ein Spiel ansprechen, aber wenn ich erst die Punkte hier durch habe, weil an eins habe ich mich herangetraut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich bereue es heute noch ein bisschen. Erfolgreichste Titel in den USA auf dem PC, die rausgekommen sind, war Ever 17. Und Phantom Inferno heißt das andere. Sind beide leider ausverkauft. Ich hätte schon sehr Bock gehabt, dieses Ever 17 mir anzugucken. Ich hatte das auch mir angeguckt, das Spiel, irgendwie so von den Informationen her. Und das sah eigentlich auch ganz interessant aus, aber ich wusste das gar nicht, dass es ausverkauft ist. Es ist vor etlichen Jahren schon rausgekommen, so auf dem PC mit 4 CDs und alles drum und dran. Und ich habe mich bei eBay mal umgeschaut und da musst du teilweise $100 berappen für so eine PC-Version. Fanbase klein, Fanbase sehr rabide, ne? Fanbase, der immer dann sagt, okay, ich gebe viel Geld aus, dadurch steigen die Preise enorm. Snatcher hat auch 140 Mark gekostet, heutzutage wahrscheinlich dann noch mehr, wenn du es dann kaufen willst. Es gibt natürlich eine fleißige Szene mit PC-Fernübersetzern, eben wie gesagt. Muss man auch mal sagen, dass das echt ziemlich gut ist, dass sich so viele Leute die Mühe dann machen, die privat zu übersetzen, jetzt auch zum Beispiel bei Police Nords, dass jemand sich da privat hinsetzt, da einfach keine Übersetzung in Aussicht war. Und das ist dann, finde ich, auch eine tolle Sache. Und dann kauft man sich halt das Original und patcht das dann selber. Das finde ich immer noch besser, als wenn dann, ja. Absolut. Und auch natürlich, auch wenn die Leute das jetzt hier nicht hören werden, aber großen, großen Dank an die, die ihre Zeit dann genommen haben und sich an solche Privatübersetzungen dort ransetzen. Ich weiß natürlich, dass es auch Spaß macht, da hier und da was zu machen. Ich habe vor langen, langen Jahren auch mal an Fernübersetzungen gearbeitet von Animes, damals noch Berserk und solches Zeug. Und ich weiß, dass es auch Spaß machen kann da, aber es ist ein Arsch voll Arbeit. Ne? Und wer sich so viel Zeit und so viel eigene Zeit, wo sie eben nichts dafür bezahlt bekommen, dafür nimmt, ein gutes Produkt abzulehnen und sich im schlimmsten Fall auch noch den Ärger der Fans zuziehen, weil sie den Namen nicht korrekt übersetzt haben des einen Charakters. Also großer, großer Respekt und danke dafür, dass ihr so viele Spiele dann verfügbar macht, die ich sonst hier nicht spielen könnte. Das, was du vorhin erklärt hast, ist nämlich auch was anderes noch. Wenn man japanische Texte halt übersetzt mit unseren Zeichen und man geht halt in den Code rein und probiert das halt auszufüllen, die japanischen Texte sind meistens viel, viel kürzer. Das heißt, die Textboxen müsste man eigentlich anpassen, sowas alles. Und das alleine von dem Aufwand her ist das schon so eine große Schwierigkeitshürde. Das ist also wirklich echt großen Respekt vor den Leuten. Ja, da muss für jedes Spiel neu von vorne angefangen werden, teilweise eben, weil diese Spiele nicht dafür angelegt sind, dafür mehrere Sprachen gemacht zu werden. Ne? Das kannst du bei den ganz alten Super Nintendo Sachen und natürlich alte Visual Novels, da muss für jedes Spiel ein neues Programm geschaffen werden, mit dem man dort reintexten kann. Es ist aber trotzdem sehr, sehr viel in Arbeit und es wird auch sehr, sehr viel gemacht und auch nochmal verlinkt hier, es gibt eine deutsche Seite, vndb.org, die hat teilweise fast schon 10.000 Einträge mit allen möglichen Visual Novels und welche Genre die sind, in welchen Sprachen es die gibt und so weiter, da kann sich jeder, glaube ich, dann schlau machen, was anderes so verfügbar ist. Ja, und wer rummeckert, dass wir jetzt so ein freakiges Thema haben, der soll sich da mal einen halben Tag aufhalten, dann weiß er, was freakig ist. Ja, dagegen reden wir quasi momentan fast so, als ob wir über Halo sprechen würden. Ne? Wir sprechen über die Halos der Visual Novels, ja, und die anderen über die richtigen Nischentitel. Es gibt ein Freeware-Tool, VNDS, für den Nintendo DS und Android-Handys, auf denen du viele der Visual Novels, die du hast, sozusagen umbauen kannst, dass du sie auf deinem Handy angucken kannst. Und ich finde, die sind auch sehr, sehr prädestiniert dafür, dass du auf dem Handy so eine Geschichte liest. Ich habe eine der Visual Novels durch VNDS dann auf meinem Android-Tablet, was ich damals noch hatte, mir durchgelesen mit Musik drunter und Sound und alles. Und das war echt fast schon so ein schönes Comic-Erlebnis, ne? Dass man das jetzt nicht am Monitor durchklicken muss und alles. Für Handys und Tablets ist es super geeignet. Super, prädestiniert, um unterwegs auch gespielt zu werden, so eine Sache, weil man halt einfach so, als wenn man ein Buch zuklappen würde, man macht halt die Geschichte an dem Moment, macht man sie halt zu und fängt dann wieder an. Also es ist echt perfekt. Ja, es gibt offizielles Zeug eben, was auch für iOS verfügbar ist, der Higurashi, When They Cry, ist glaube ich auch eine der bekannteren Visual Novels, gibt es auch, gab es damals für umsonst, ich weiß nicht, ob immer noch so das erste Kapitel, was man sich für iOS dann runterladen kann, vielleicht ist es ja immer noch vorhanden, man kann da mal einen Blick reinwerfen, ist auch eben eine sehr, sehr klassische Visual Novel oder Sound Novel, besser gesagt, fast schon mit viel, viel Musik und Soundeffekten, Sprachausgabe jetzt nicht, aber eine schön präsentierte Textversion. Thank you. Fans-Translations wollte ich nochmal reinwerfen. Ich hätte, da haben wir kurz drüber gesprochen, ich hätte kurz Bock gehabt, mir nach dem großen Artikel bei Hardcore Gaming 101 das Spiel You Know anzugucken. Also YU-NO, was zu laut diesem Artikel eine der besten Visual Novels sein soll, die es gibt. Die wurde erst kürzlich übersetzt. Ich habe mir das Intro mal angeschaut, gibt es für Saturn, für PC und so weiter und alles. Die PC-Version wurde gerade übersetzt und es sieht sehr interessant aus. Ich hätte mich interessiert, das Ding dann zu importieren und zu bestellen, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, jetzt weiß ich auch, worauf du anspielst. Ja, das da möchte ich nicht beim Zoll gewesen sein, ja, Herr Katsios. Genau, deswegen werde ich es auch nicht bestellen. Nein, das Ding ist, dass sehr viele Visual Novels natürlich immer noch Eroge-Elemente drin haben. Ne? Und ich würde mir jetzt kein Spiel bestellen, um mir dort irgendwelche halbnackte Anime-Mädels da mir angucken zu können. Aber dieses Spiel, um diese Version, die man übersetzen kann, wo man das Patch drüber ziehen kann, zu bestellen, gibt es nur in der Special Edition. Und die gibt es tatsächlich nur mit einem Vibrator. Okay! Ja, also wenn du das Spiel kaufst, kommt es in so einer komischen Dose und wenn du die dann aufmachst, ist da ein Vibrator drin neben den Spiele-CDs. Im Teleshop wäre es jetzt ein Massagestab. Ja, und wie heißt der nochmal, der bei Preis des Heißes dann immer dann alles angepriesen hat? Walter Freiwald. Walter Freiwald, genau. Diesen Massagestab, den können Sie gerne mal ja mitnehmen, ne? Der im Kissen drin ist, ne? Rein zufällig. Solche Sachen sind noch so die Hürden. Wenn es da einen offiziellen digitalen Release gäbe, könnte ich es mir, denke ich, mal gerne mal angucken, aber ich werde den Teufel tun, mir ein Spiel aus Japan bestellen, wo ich dann beim Zoll eintanzen muss, das aufmachen muss, da ist ein Vibrator drin. Ja, dann knallhart durchgenommen, Gregor beim Zoll, eine Stunde mit. eine Stunde durchgenommen. Arigato. Marc, lass uns doch nochmal die Sachen durchgehen, die du hast und ich möchte dann beenden mit einer Visual Novel, die mich sehr, sehr mitgenommen hat. Sehr gut. Ich hatte mir noch, weil ich mich auf die Chunsoft-Sachen natürlich ein bisschen mehr beschränkt habe, hatte ich mir dann noch Sachen rausgesucht. Und zwar die erste richtige Visual Novel war Otogirisu. Das ist von Chunsoft gewesen, gibt es auf dem Super Nintendo oder Super Famicom beziehungsweise, nur auf Japanisch. Und was daran interessant ist, das heißt übersetzt auf Englisch heißt es St. John's Wort. Das ist eigentlich eine Pflanze oder sowas, ist das, glaube ich. Und dazu gibt es auch einen Film, der auf der Visual Novel basiert. Ein japanischer Horrorfilm, 2001. Und der ist auch ziemlich verstörend. Also wer auf so eine Sachen steht, gerade Visual Novels, gab es in Japan ziemlich viele Horrorspiele. Dann gab es noch Imabikiso. Das ist ein Spiel für die PS3. Also auch zur selben Zeit ungefähr rauskommen wie Shibuya. Auch ein Horrorspiel und Machi, das ist der Vorgänger von Shibuya, wo auch 5 Personen oder 6 Personen in der Stadt irgendwie eingeschlossen sind in Shibuya und da rausfinden müssen. Also wie gesagt, der Vorgänger davon. Alles typische japanische Spiele. Was ich mir jetzt gerade bestellt habe, beziehungsweise was auf dem Weg zu mir ist, ist Shin Kamae Tachi no Yoru. Das ist auch eine Visual Novel und zwar kennt man das vielleicht auch so, oder das haben vielleicht einige Leute schon vom Super NES gesehen, gibt auch nur eine japanische Version, sind reale Hintergründe und die Figuren sind aber nur so ähnlich wie bei Detective Conan, die Verbrecher, okay. So blaue Umrisse zu sehen. Und da muss man Mord aufklären. Gibt es auch für die Vita in Japan und sieht super, super spannend aus. Und wie gesagt, ist halt so eher wie Detective Conan-Fälle. Man muss Morde lösen und ja, super cool. Hab mir das Lösungsbuch auch gleich mitbestellt, damit ich nicht dumm sterben muss. Und ja, das war's eigentlich. Also wie gesagt, die Chunsoft-Titel leider nichts von übersetzt worden bisher. Schade eigentlich. Ich hoffe, dass da vielleicht doch noch irgendwas nachkommt. Ja, die Szene, nicht nur die Fanszene in den USA, sondern auch die professionelle Szene ist zum Glück mehr am Aufkommen jetzt in den letzten Jahren gewesen. Es gibt viel mehr Releases, die du offiziell zumindest als Download-Titel dann kaufen kannst für gewisses Geld. Es ist auch, glaube ich, ein sehr großer Aufwand für die ganzen Studios, dann sozusagen die Lizenzen sich in Japan aufzukaufen, ne? Weil da Japaner natürlich sehr viel Geld für sowas dann verlangen. Ja, wir haben ja bekannte Sprecher und dies und jenes und alles, ne? Und schon hast du dann einen Arsch voll an Folgekosten, der da kommt. Aber es machen sich viel mehr Leute dann eben die Mühe, in den USA zumindest sowas zu lizenzieren und dann übersetzt anzubieten. Deshalb bin ich da eigentlich guten Mutes, dass wir dann auch eine höhere Varianz an Titeln in den nächsten Jahren sehen werden. Ja, vor allem, weil einige davon wirklich auch von großen Herstellern sind, also von Sega oder so irgendwie dann einige Spiele und deswegen, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie ganz gerne mal ein Risiko eingehen mit so einen Sachen und vielleicht sollte man da einfach mal in den sauren Apfel beißen, dann doch mal probieren, sowas hier reinzulegen oder von mir aus gerne als PSN-Download oder sonst irgendwas, aber Ja. Ich hoffe mal wirklich durch die Download-Nummer, die dann eben sehr, sehr viel an Hürden dann wegnimmt für diese ganzen Publisher, weil sonst müssten die ein Spiel pressen auf CD und dann zum Händler bringen und dort nicht verkaufte Sachen wieder zurücknehmen. Da geht das finanzielle Risiko wesentlich weiter runter. Ne? Und ich wäre auch zum Beispiel bereit, wenn da irgendjemand eine Visual Novel oder ein Adventure übersetzen will und dafür noch Geld braucht, wie dieses Kickstarter-Projekt, was jetzt... Ey, das macht mir ein bisschen Sorgen. Hast du das mitgekriegt? Peter Molyneux irgendwie ist gefeuert worden. Der macht doch als nächstes was, wo er dann Bäume wachsen lässt. Ey, das ist dieses Kickstarter, ich finde es einerseits gut. Ich habe auch dieses... Macht er das auch über Kickstarter oder was? Es gibt Gerüchte, dass er sowas probiert. Nein, ich habe mir dieses... bei Pixel and Love gibt es doch mal diese Bücher zu bestellen. Und die habe ich letztes Jahr auch schon vorbestellt sozusagen, um das zu finanzieren, dass das ins Englische dann übersetzt wird aus dem Französischen. Und sowas finde ich eigentlich von der Idee her gut, aber das nimmt, glaube ich, echt gerade Form an, dass jeder denkt, er kann irgendwelchen Scheiß machen und kann sich das von anderen Leuten finanzieren lassen. Das ist jetzt die erste Phase, nachdem Tim Schafer natürlich sehr, sehr viel Erfolg gehabt hat und ich habe ihm da auch Geld gegeben. Also ich will auch das Adventure sehen, was dabei rauskommt, aber natürlich darf sich nicht jeder sozusagen in dieses Almosensystem begeben und dann erwarten, ich gebe jedem mein Geld schon vorher und dann mach mal was. Also Peter Molyneux kriegt nicht mein Geld. Ne? Meins erst recht nicht. Und auch wenn die Call of Duty Macher kommen, wozu soll ich denen mein Geld geben, um ein neues Call of Duty zu machen? Die machen es doch eh. Ne? Ja. Wenn es darum geht, aber dass dann ein Fernübersetzer dann sagt, hey, ich brauche einen neuen Computer und der hat schon das und das gemacht und ich weiß, dass man dem vertrauen kann, dann würde ich auch einen Euro oder zwei spenden. Durchaus. Ja, sowas auf jeden Fall. Das finde ich auch sinnvoller, dann wirklich, wenn Leute auch, ist natürlich doof, weil dann gibt es wieder Ärger mit Lizenzen und so, aber Leute, die sowas Fan und privat übersetzen und sich da wirklich die Mühe machen, finde ich, denen kann man schon das Geld geben. Ja, ist natürlich dann ein legaler Bereich, wo man sich dann natürlich dann dort drin bewegt. Aber ich sehe es eben so, wenn ich mir das Spiel original in Japan gekauft habe, eine japanische Version, dann ist es mein Recht, da auch ein US-Patch dann drüber zu ziehen und es zu spielen. Der Hersteller hat mein Geld gesehen, der hat eben das und ich hole mir dann das Entertainment zurück, was ich eben nicht dadurch bekomme, dass ich kein Japanisch kann. Ja! Gut, zum Abschluss will ich einmal kurz die Geschichte erzählen, wie ich meine erste klassische Visual Novel am Computer, oder besser gesagt am Tablet, erlebt habe. Das Erotische zur Nacht. Alter, oh Gott, oh Gott. Also, ich wollte mich natürlich mehr in diese PC-Ecke mal ein bisschen reinfinden, weil man sieht DS natürlich sehr, sehr viel, was es gibt. Aber dadurch, dass du die Möglichkeit hast, eben auch mit Laptops und Handys und sowas dort mitzunehmen, wollte ich mir mal gucken, was gibt's denn dort? Was sind denn da für coole Sachen, die man sich angucken kann? Ich habe mich in ein paar Foren umgeguckt, mal ein bisschen rumgefragt und da wurde mir gesagt, du musst dir angucken, Saya no Uta. Hast du mal was davon gehört? Nee, aber irgendwas mit Singen? Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Rausgekommen, Saya no Uta, rausgekommen am 26. Dezember 2003 in Japan. Für die Leute, die ihre Weihnachten gerne krass und total durchgeknallt gerne haben wollen. Saya no Uta ist eine Horror-Visual Novel. Und spielerisch ist da so gut wie gar kein Aspekt drin. Es ist eigentlich wirklich ein vertontes Buch sozusagen oder vertontes und visualisiertes Buch mit Textzeilen drin, mit sehr, sehr extensiver Soundkulisse. Also wenn du Sound Novels bei Chunsoft erwähnt hast, das ist die Sound Novels der Sound Novels sozusagen, was da mit Soundeffekten und allem drum und dann gemacht wird, verstörenden Bildern, die da mit drin sind. Und gameplaymäßig gibt es da eigentlich nichts. Es gibt zwei Stellen, glaube ich, an denen du eine Entscheidung treffen kannst, ja, die zu potenziellen drei Enden führt. Eigentlich liest du eben diese Geschichte oder erlebst diese Geschichte durch Sprachausgabe, durch Soundeffekte, durch Bilder, die da stattfinden. Und die Geschichte selber ist wirklich das verstörendste, schiefste, merkwürdigste, wirklich wie ein sehr durchgeknalltes und verstörendes Buch. Die Idee der Geschichte ist es, du bist ein junger Schüler, der hatte einen Autounfall und als er aufgewacht ist, ist in seinem Gehirn da irgendwas verschoben worden. Der konnte die Welt um sich drumherum nicht mehr wie die normale Welt sehen, sondern um ihn drumherum schien alles, als ob alles in einer Höllendimension ist. Ja, die Wände waren aus blutendem Fleisch. Die Menschen waren dann so große Mutantenberge, also jeder sah aus, als ob er durch eine Höllenmutation, als ob er in der Hölle gelandet wäre. Aber das galt nur für ihn, ne? Nur er konnte sehen. Jeder hat noch normal gesprochen, er konnte sie auch verstehen, konnte auch mit denen interagieren, aber sein Sinn war so kaputt, dass alles aussah, als ob er in einer Höllendimension gelandet ist. Ne? Und er hat versucht, das für sich zu behalten, weil ansonsten würden ihn alle in die Nervenanstalt anschließen, aber lebt jetzt schon seit einem Monat so, ne? Und seine Freundin sieht jetzt eben aus wie ein faulender Fleischberg, kann nicht mehr so richtig seine, der kriegt nicht mehr, hat nicht mehr Bock auf seine Freundin sozusagen. Ne, und alle sagen, hey, was ist denn mit dir los? Ne? Und man hat so den inneren Dialog oder den inneren Monolog des Charakters, wenn die alle wüssten, was hier mit mir los ist und so weiter und so fort. Warum das so ist, kann man sich mal selbst sagen. Man muss aber dann schon sich auf sehr, sehr starken Tobak einstellen, weil das ist eine Geschichte, die erzählt wird eben mit sehr viel Splatter und auch sehr viel ungeschöntem Sex und brutalen Sachen. Was ist ungeschönter Sex? Naja, ich... Edler GV? Nein, es ist nicht edler GV. Eher das genaue Gegenteil. Ich werfe nur mal rein, also er sieht die ganze Welt eben als wie so eine Art Höllendimension, aber es gibt eine Person in dieser Welt, die sieht aus wie ein hübsches, junges Mädel. Und um ihn drumherum, also nur er sieht sie und sie sieht aus wie so ein hübsches, junges Mädel. So sieht man sie aus den Augen des Charakters auch. Na, es bleibt eben in dieser Visual Novel sehr, sehr primär aus der Ego-Sicht bei ihm und geht nur selten dann eben raus. Also klassisch. Genau, an manchen Stellen natürlich, damit du den Kontrast siehst zwischen dieser Fleischwelt, die er sich anguckt, und wie es in echt ausschaut, damit du einfach siehst, dass es wirklich nur in seinem Kopf stattfindet. Wer dieses Mädel ist und was es dann mit der Geschichte auf sich zu tun hat und alles. Meine Herren, ne? Ist nur wirklich Standbilder oder wie funktioniert das? Es sind Standbilder, ja. Es sind keine Animationen. Es sind eigentlich nur JPEGs, glaube ich, denke ich mal, die dann einfach nacheinander abgespielt werden. Und drunter sind eben die Soundeffekte. Gelegentlich nicht alle Dialoge sind gesprochen. Mhm. Ne? Es ist, wenn ich jetzt von ungeschöntem Sex oder sowas spreche, es sind in der Version, die ich mir angeschaut habe, noch entsprechende Blurs und Filter oder sowas dann drüber, wie man es von japanischen Sachen gewohnt ist, wenn da zu viel Gewalt abgeht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch für die Leute, die da ganz hardcore drauf sind, die ungeschönten. Aber wie funktioniert denn das? Also, man liest. Du liest es nur. Aber eigentlich. Wie funktionieren denn Soundeffekte? Weil das macht ja bei Spielen ganz viel aus. Also, weißt du, wenn zum bestimmten Zeitpunkt, weiß ich, du liest denn gerade so, dann ging er durch die Tür, die knarrte und dann so. Nee, du hörst es ja aus der Ego-Sicht von ihm. Du hast ja keinen Narrator, du hast ja keinen Erzähler, der erzählt, der ging durch die Tür und dann knarzt es, sondern, okay, ich öffne jetzt die Tür. Klickst weiter, dass der Text weitergeht. Ach so, und dann. Okay. Ich stand in meinem Haus, auf einmal kam ein faulender Gestank aus der Küche. Ungefähr so ist es dann gemacht. Ne? Und alles zwischendurch mit Bildern, mit Sound zusammengepackt. Und wer sich nicht so ein Bild machen kann, wie das aussieht, sollte sich vielleicht das Intro, ich denke mal, das Intro ist wahrscheinlich bei YouTube, das ist der verstörendste Start, den ich je in einem Videospiel gesehen habe. Hab das um 2 Uhr oder 3 Uhr nachts gespielt, wollte ich mir mal kurz angucken und ich sitze da nur so, Alter, was ist das denn? Das hört sich aber für mich so an, wie gesagt, dieser PS3-Titel, Imabiki So, das ist auch so ein Horror-Ding und da sind nämlich auch, als ich den Trailer dazu gesehen habe, beziehungsweise das Intro, dachte ich auch, meine Fresse, das ist aber echt ganz schön blutig und eklig und da sind nämlich auch so Glasklirren und irgendwelche Fleischgeräusche und sowas alles, also das, man merkt, dass einen sowas doch irgendwie ganz schön irgendwie angreift. Es ist erstaunlich dafür. Es ist eigentlich es könnte auch ein Buch sein. Es könnte auch eine Geschichte sein, die in einem Buch ist. Aber dadurch, dass alles so mit den Bildern, mit der Soundkulisse, mit der Sprachausgabe, die natürlich japanisch ist, aber sehr, sehr energisch vorgetragen wurde und gut, das zieht dich echt mehr rein, als es wäre. Ne? Und die Grundthematik der Geschichte eben dadurch, dass sie so krass ist, dadurch, dass du eben nicht nur das alles in deinem Kopf vorstellen musst, sondern diese Vorstellungskraft noch ausgefüllt wird durch Sound, durch Bilder, kommt das schon sehr knallhart rüber. Ja, das ist ganz interessant, weil es gibt ja viele Leute, die meinen, dass wenn man Bücher liest, dass man da viel intensiver drin ist, die Sachen sich selber vorzustellen. Das heißt, die Ebene wird einem hier abgenommen, plus man kriegt aber noch die Sounds dazu, die man sich ja schlecht vorstellen kann dann. Ja, stimmt, du hast recht. Diese Ebene wird einem natürlich abgenommen, diese Möglichkeit, sich selbst das da vorzustellen. Aber ich finde, es ist auch ein ganz netter Denkanstoß eben, wenn du dann so gleich so einen Sound hörst, der sich anhört, als ob ein Höllenbiest aus der 9. Dimension da schreit. Nimmt mich vielleicht in dem Moment ein bisschen mehr mit, als wenn da der Text steht und dann schreite das wie ein Höllenbiest aus der 9. Dimension. Ich muss mir das vorstellen. Ja, das ist aber auch ganz geil, finde ich, weil das kennt man ja auch von so schlechten Schockvideos oder so, wenn auf einmal dein Ton beim PC dann irgendwie auf einmal einen anbrüllt. Und ich glaube, das macht die Stimmung schon ganz gut aus. Wahrscheinlich auch nichts, was man unbedingt in der Bahn spielen möchte. Nee, aber absolut nicht. Ich würde mit dem Ding nicht aus dem Haus rausgehen. Ja? Da ist dir der Stift gegangen, was? Es ist auch noch eben wirklich verwurzelt im Eroge-Bereich, aber eben Horror und Erotic Game. So wie Urotsuki Doji mit verschiedenen Tentakeln? Ja, mit so? Weniger Hitler, glaube ich. Okay. Munihausen. Ah nee, Tentakel, glaube ich. Es ist, rein von der Geschichte her, sind da sehr, sehr viele Lovecraft-Elemente tatsächlich mit dabei. Cthulhu? Ja? Fast schon, ja. Fast schon. Also Leute, da sage ich auch auf eigene Gefahr. Ja? Wenn ihr euch das angucken und dementsprechend, ich gebe hier keine offizielle Empfehlung aus, Ich kann nur sagen, das Ding hat mich parallel extrem verstört und ich habe es tatsächlich um 2 Uhr nachts angefangen zu lesen und dann war ich um 6 Uhr dann durch, obwohl ich am nächsten Tag zur Arbeit musste. Sagt aber auch einiges aus, dass ich es nicht aus der Hand legen konnte. Hm. Ne? Keine Empfehlung von mir, euer eigenes Risiko. Ekel, ekel. Damit wären wir tatsächlich am Ende angelangt, oder hast du noch was? Ich gucke gerade auf meinen Zettel hier drauf, ob da noch irgendwas überhaupt draufsteht. Ich glaube, ich muss einfach effektiv mal einfach die Hälfte rausschneiden, damit die Leute mal kurz und knackig was über Visual Novels erfahren bekommen. Ich bin auch durch mit dem Thema. Aber Marc, wir wollten das ja schon seit langer Zeit machen und eben danke, dass du dich nochmal mit mir hier zusammengesetzt hast. Man sieht, glaube ich, zwischen uns beiden, wenn es ein Thema ist, speziell in Spielehinsicht, was uns eben dann am Herzen ist und wie es Grafik-Adventures und speziell japanische eben sind, das ist eine Sache, wo ich dann echt gern mehr Akzeptanz in der Spielegesellschaft haben würde, weil so ein Genre ist einfach mal gern übersehen. Das ist nur Text, da muss ich nur lesen, da muss ich nur puzzeln, wo kann ich denn den Alien in den Kopf schießen, warum geht das nicht? Und da ist es mir mal, es macht Spaß, damit jemandem mal zu quatschen, der eben auch von diesen Spielen ähnlich viel Spaß hat und nicht berührt wird. Ja, ist auch ein tolles Thema, ich freue mich doch drüber. Hat ja auch jetzt lange gedauert, bis wir damit endlich mal zurande gekommen sind, da ich auch irgendwie wenig Zeit hatte. Was ich aber schon weiß, dass im Forum wahrscheinlich wieder die Hölle dann ausbricht und von wegen, oh, können die nicht mehr irgendwas Mainstreamiges machen, warum denn so ein Käse und das interessiert doch gar keinen. Aber das ist vielleicht auch mal ganz gut, dass, wie gesagt, du bist da so involviert drin und dann vielleicht auch mal Leuten einen Denkanstoß zu geben, dass man was anderes spielen kann, außer jetzt Assassin's Creed 3 oder noch irgendwelchen Scheiß, sondern dass es auch noch mehr da draußen gibt. Und also ich wette, dass einige von den Spielen, die wir heute genannt haben, garantiert echt jeden fesseln können, der sich drauf einlässt. Absolut. Und es soll jetzt auch kein hier Nachtreten gegen Fans von populären Spielen sein. Also auch nichts gegen hier Assassin's Creed und Call of Duty und Halo dann. Doch. Nein. Die Bataillon. Nein, wir sagen natürlich nicht, dass diese Spiele schlechter sind und so weiter. Und auch nicht, dass die weniger diskussionswürdig wären. Nur, ich finde es eigentlich interessanter, wenn ich mir Podcasts zu Themen anhöre, in denen ich persönlich nicht so sehr involviert bin und auch mal ein bisschen Denkanstöße oder was erfahren kann über Sachen, die vielleicht mir Spaß machen könnten. Ne? Wenn ich in anderen Podcasts oder in Foren nicht über diese ganzen Sachen gelesen hätte, dann wäre ich nie auf dieses eine Spiel oder diese eine Visual Novel oder das Genre dort gestoßen. Und es schließt nicht aus, wir machen natürlich auch dann jetzt passend zum Thema dann demnächst auch wieder ein paar Podcasts, die dann mit aktuellen Themen zu tun haben, wie zum Beispiel, ich hoffe mal, dass wenn Mass Effect endlich dann mal gegessen ist bei allen, dass da noch einiges an Redebedarf besteht. Und es gibt ja ein großes Konsolenjubiläum im April, bereite sich der Marc auch schon betont. Vorher könnt ihr mal raten, welches es ist. Es gibt zwei, mal sehen, ob ihr das Richtige rausfindet. Atari VCS? Ja! Block, block, block, block, block. Bidi, bidi, bidi, bidi. Und das sollte es auch sein. Ich verabschiede mich. Ich war der Gregor. Ich war der Marc. Und tschüss. Thank you. Thank you. Thank you.